und wie gewünscht so geschehen. Kaum war das letzte Wort gesprochen, so saß die Wurst auf der Nase des guten Weibes fest, wie angewachsen im Mutterleib, und hing zu beiden Seiten hinab wie ein Husarenschnauzbart. Nun war die Not der armen Eheleute erst recht groß. Zwei Wünsche waren getan und vorüber, und noch waren sie um keinen Heller und um kein Weizkorn, sondern nur um eine böse Bratwurst reicher. Noch war ein Wunsch zwar übrig, aber was half nun aller Reichtum und alles Glück zu einer solchen Nasenzierart der Hausfrau? Wollten sie wohl oder übel, so mussten sie die Bergfei bitten, mit unsichtbarer Hand Barbierdienste zu leisten und Frau Lise wieder von der vermaledeiten Wurst zu befreien. Wie gebeten, so geschehen, und so war der dritte Wunsch auch vorüber. Und die armen Eheleute sahen einander an, waren der nämliche Hans und die nämliche Lise nachher wie vorher, und die schöne Bergfei kam niemals wieder. Merke, wenn dir einmal die Bergfei also kommen sollte, so sei nicht geizig, sondern wünsche. Numero 1, Verstand, dass du wissen mögest, was du, Numero 2, wünschen solltest, um glücklich zu werden. Und weil es leicht möglich wäre, dass du alsdann etwas wähltest, was ein törichter Mensch nicht hoch anschlägt, so bitte noch Numero 3, um beständige Zufriedenheit und keine Reue. Oder so, alle Gelegenheit, glücklich zu werden, hilft nichts, wer den Verstand nicht hat, sie zu benutzen. Ende von Drei Wünsche von Johann Peter Hebel. Eine merkwürdige Abbitte von Johann Peter Hebel. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine merkwürdige Abbitte von Johann Peter Hebel. Das ist merkwürdig, dass an einem schlechten Menschen der Namen eines ehrlichen Mannes gar nicht haftet und dass er durch solchen nur Ärger geschimpft ist. Zwei Männer saßen in einem benachbarten Dorf zu gleicher Zeit im Wirtshaus, aber der eine von ihnen hatte bösen Leumund wegen allerlei und sah ihn und den Iltis niemand gern auf seinen Hof. Aber beweisen vor dem Richter konnte man ihm nichts. Mit dem bekam der andere Zwist im Wirtshaus, und im Unwillen, und weil er ein Glas Wein zu viel im Kopfe hatte, so sagte er zu ihm: »Du schlechter Kerl!« Damit kann einer zufrieden sein, wenn er's ist, und braucht nicht mehr. Aber der war nicht zufrieden, wollte noch mehr haben, schimpfte auch und verlangte Beweis. Da gab ein Wort das andere und es hieß: »Du Spitzbub, du Felddieb!« Damit war er noch nicht zufrieden, sondern ging vor den Richter. Da war nun freilich derjenige, welcher geschimpft hatte, übel dran. Leugnen wollte er nicht, beweisen konnte er nicht, weil er für das, was er wohl wusste, keine Zeugen hatte, sondern er musste einen Gulden Strafe erlegen, weil er einem ehrlichen Mann Spitzbube geheißen habe und ihm Abbitte tun, und dachte bei sich selber: teurer Wein. Als er aber die Strafe erlegt hatte, so sagte er: also einen Gulden kostet es, gestrenger Herr, wenn man einen ehrlichen Mann einen Spitzbuben nennt. Was kostet's denn, wenn man einmal in der Vergesslichkeit oder sonst zu einem Spitzbuben sagt: ehrlicher Mann? Der Richter lächelte und sagte: das kostet nichts, und damit ist niemand geschimpft. Hierauf wendete sich der Beklagte zu dem Kläger um und sagte: es ist mir leid, ehrlicher Mann, nichts für ungut, ehrlicher Mann, adieu, ehrlicher Mann. Als der erboste Gegner das hörte und wohl merkte, wie es gemeint war, wollte er noch einmal anfangen und hielt sich jetzt für ärger beleidigt als vorher. Aber der Richter, der ihn doch auch als einen verdächtigen menschen kennen mochte, sagte zu ihm, er könne jetzt zufrieden sein. Eine merkwürdige Abbitte von Johann Peter Hebel. Johann Peter Hebel, zwei Gehilfen des Hausfreunds. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Johann Peter Hebel, zwei Gehilfen des Hausfreunds. Es wird in Zukunft bisweilen von einem Adjunkt die Rede sein, was der geneigte Leser nicht verstehen könnte, wenn es ihm nicht erklärt würde. Als nämlich der Hausfreund den rheinländischen Kalender noch schrieb, er schreibt ihn noch, hat er den Bezirk seiner Hausfreundschaft diesseits Rheins, wie die Franzosen das Land jenseits Rheins, in zwei Provinzen geteilt, in die untere und in die obere, und hat in die untere einen Statthalter gesetzt, einen Präfekt, der aber nicht will genannt sein, denn er ist kein Landskind. Auch nennt ihn der Hausfreund selber nicht leicht Statthalter und niemand, sondern Adjunkt. Denn selten ist jeder auf seinen Posten, sondern sitzen beieinander und schreiben miteinander neue, hochdeutsche Reime oder sinnreiche Rätsel. Zum Exempel, Adjunkt, sagt der Hausfreund, ratet hin, ratet her, was ist das? Der arme Tropf hat keinen Kopf, das arme Weib hat keinen Leib, die arme Kleine hat keine Beine, sie ist ein langer Darm, doch schlingt sie einen Arm bedächtig in den andern ein. Was mag das für ein Weiblein sein? Hausfreund, sagt der Adjunkt, wenn ihr mir einen Groschen leiht, so will ich euch für dieses Rätsel ein paar Brezeln kaufen. Den Wein, den wir dazu trinken, bezahlt ihr. Ratet hin, ratet her, was ist aber das? Holde, die ich meine, niedliche und kleine, ich liebe dich, und ohne dich wird mir der Abend weinerlich. Auch gönnst du mir, nach rühm ich's dir, wohl manchen lieblichen Genuss. Doch bald bekommst du's Überdruss und laufst zu meiner tiefen Schmach, ein feiles Mensch den Juden nach, und dennoch falsche aus und ein, hörst du nicht auf, mir lieb zu sein. Ihr erratet's nicht, sagt der Statthalter, wenn ich's euch nicht expliziere. Es ist eine Adjunktsbesoldung, zum Exempel meine eigene, die ich von euch bekomme. Allein der Adjunkt hat selber wieder eine Adjunktion, nämlich seine Schwiegermutter. Die Tochter hat er noch nicht, bekommt sie auch nicht. Und der Hausfreund hat in ihm einen ganz anderen Glückszug getan, als sein guter Freund, der Doktor, auf einer Heimreise aus Spanien in der Madrider Barbiergilde. Denn als er aus der großen Stadt Madrid heraustritt, seinem Tierlein wuchsen in dem warmen Land und bei der üppigen Nahrung die Haare so kräftig, dass er nach Landesart zwei Barbiere mitnehmen musste, die auch ritten, und wenn sie abends in die Herberge kamen, so rasierten sie sein Tierlein. Weil sie aber selber keine gemeine Leute waren und die ganze Nacht Arbeit genug hatten, bis das Tierlein eingeseift und rasiert und wieder mit Lavendelöl eingerieben war, so nahm jeder wieder für sein eigenes Tierlein zwei Barbiere mit, die ebenfalls ritten, und diese wieder. Als nun der Doktor oben auf dem Pyrenäischen Berg zum ersten Mal umschaute und mit dem Perspektiv sehen wollte, wo er hergekommen war, als er mit Verwunderung und Schrecken den langen Zug seiner Begleiter gewahr wurde und wie noch immer neue Barbiere zum Stadttor von Madrid herausritten und inwendig wieder aufsaßen, sagte er bei sich selbst: Was hab ich denn nötig länger zu reiten, es geht nun jetzt bergunter, und ging früh am Tag in aller Stille zu Fuß nach Mundlos. Also hat der Hausfreund mit seinem Adjunkte auch die Adjunktion des Adjunkten gewonnen, ist aber nicht erschrocken und davongelaufen. Wer's noch nie erlebt hat, wie sie allen Leuten Red und Antwort gab und schöne Schweizerlieder vom Rigiberg singen und wie sie sich verstellen kann, bald meint man, man sehe eine Heilige mitten aus dem gelobten Land heraus, bald die heidnische Zauberin Medea und noch viel. Wer's nicht gesehen hat, stellt sich's nicht vor. Der freundlichen Schwiegermutter des Adjunkts soll dieses Büchlein zum Dank und zur Freundschaft gewidmet sein. Ende von Zwei Gehilfen des Hausfreunds von Johann Peter Hebel. Die Geschichte des persischen Königs mit seinem Falken von Gustav Weil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Geschichte des persischen Königs mit seinem Falken von Gustav Weil. Ein persischer König, welcher ein großer Jagdliebhaber war, hatte einen Falken, der ihm so teuer war, dass er ihn bei Tag und Nacht in seiner Nähe hatte und sogar auf der Hand herumtrug. So oft er auf die Jagd ging, nahm er ihn mit sich und gab ihm aus einer goldenen Schale zu trinken, die ihm um den Hals hing. Eines Tages trat der Oberstjägermeister zu ihm herein und meldete ihm, es sei alles zur Jagd bereit. Der König machte sich auf, nahm den Falken in die Hand und zog mit seinen Leuten in ein gewisses Tal, wo die Jäger einen Kreis bildeten. Da zeigte sich eine Gazelle innerhalb des Kreises, und der König sagte, »Ich töte denjenigen, an dessen Stelle die Gazelle entwischt.« Der Kreis zog sich hierauf enger zusammen, und siehe da, die Gazelle trat auf den König zu, stellte sich auf die Hinterfüße und legte die Vorderfüße auf die Brust, als wolle sie vor dem König die Erde küssen. Der König neigte sich zur Gazelle hin, diese machte aber einen Sprung über seinen Kopf und befand sich im Freien. Als der König sich hierauf seinen Leuten zuwandte, bemerkte er, wie sie sich mit den Augen Zeichen gaben und nach ihm hinsahen. Er fragte seinen Visier, was dies bedeutete. Dieser antwortete, »Sie geben einander zu verstehen, wie du den mit Todesstrafe bedroht hast, der die Gazelle entwischen lässt, und nun doch selbst an ihrer Flucht schuld bist.« Da schwur der König bei seinem Haupte, er werde sie verfolgen, bis er sie fange. Alsbald setzte er mit dem Falken nach, die er die Augen auspickte und sie blendete. Dann nahm er eine Keule, schlug sie zu Boden, zog er die Haut ab und befestigte sie an seinem Sattelknopf. Dies geschah an einem heißen Tage in einer wasserlosen Wüste, so daß der König und sein Ross an Durst litten. Da erblickten sie einen Baum, an welchem eine fette Flüssigkeit wie Wasser herablief. Er sammelte sie in einem Schlauch, den er mit sich führte, und füllte die Schale damit, die der Falke am Hals trug, und stellte sie vor sich hin. Da stieß der Falke mit seinem Schnabel daran und stürzte sie um. Der König füllte die Schale zum zweiten Mal und stellte sie vor den Falken, weil er glaubte, er sei durstig und habe trinken wollen. Aber auch diesmal stieß er mit dem Schnabel daran und stürzte sie um. Der König war aufgebracht gegen den Falken, füllte die Schale zum dritten Mal und reichte sie dem Pferd hin, aber der Falke stieß sie mit seinen Flügeln um. Da sprach der König, »Gott beschäme dich, du verdammter Vogel, du hast mich, dich selbst und das Pferd vom Trinken abgehalten«, und hieb mit dem Schwerte die Flügel ab. Der Falke hob den Kopf in die Höhe und schaute nach dem Baum hin, unter welchem der König saß. Dieser blickte hinauf und sah eine Schlange und überzeugte sich, dass die Flüssigkeit das von ihr ausgeströmte Gift war. Jetzt bereute er es, dem Falken die Flügel abgehauen zu haben, und kehrte wieder auf seinem Pferd mit der Gazelle nach der Stelle zurück, wo er sein Gefolge gelassen hatte, gab die Gazelle dem Koch, setzte sich dann auf den Thron mit dem Falken in der Hand, der aber alsbald einen schmerzlichen Ton von sich gebend tot zur Erde fiel. Der König ergoss sich in Klagen darüber, dass er den Falken getötet, der ihm das Leben gerettet. Dies ist eine Geschichte des persischen Königs. Ende von Die Geschichte des persischen Königs mit seinem Falken. Gelesen von Elli, Juni 2010. Der Schelm von Bergen von Wilhelm Ruland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Der Schelm von Bergen von Wilhelm Ruland. Königsfeier in Frankfurt. Großen Mummenschanz hat man im Römer veranstaltet zu Ehren des Kaisers. Frauen und Fürsten wetteifern im festlichen Schmuck. Frohe Festtagsfreude liegt in dem wogenden Treiben. Nur einer unter den zahlreichen Gästen fällt auf durch seinen sinnigen Ernst und seine gemessene Würde. Schwarz war seine Rüstung, schwarz auch die wallende Feder über dem geschlossenen Visier. Niemand kennt ihn. Nun naht er mit edlem Anstand der Kaiserin, beugt das Knie, bittet um einen Tanz. Und die hohe Frau, bezwungen von so viel Hoheit, reicht ihm ihre Hand. In zierlichem Tanz schwebt er dahin mit der Königin des Festes. Und wiederum geht ein Raunen durch den Kreis der Fürsten und Frauen. Hier mehr als dort, wer es sei, der schwarze Ritter. Die Herrscherin war entzückt von dem gewandten Tänzer, sowie dem Anmut seiner Unterhaltung und gewährte ihm einen zweiten und dritten Tanz. Stärker wuchs die Neugier um den vermummten Ritter. Unterdessen schlug die Stunde, wo jeder verpflichtet war, die Maske zu lüften. Mehr wie alle anderen drängte es die Kaiserin, ihren Tänzer kennenzulernen. Er aber zauderte, sträubte sich sogar, bis sie schmollend ihm befahl, das Visier zu öffnen. Gehorsam, doch unfroh tat es der Kavalier, niemand kannte ihn. Da drängten sich zwei Hauptleute vor, die draußen ihren Hellebardieren machen. Sie erkennen den geheimnisvollen Tänzer, und ein einstimmiger Schrei, Entrüstung und Entsetzen zugleich, bricht aus der dicht gedrängten Menge. Der Scharfrichter von Bergen. Also hatten ihn die beiden bezeichnet. Zornglühend befahl der Kaiser, den schamlosen Frevler, der die Kaiserin entwürdigt und die Krone beschimpft hatte, der schwersten Strafe zu überliefern. Da wirft sich jener vor dem Herrscher auf die Knie und hebt unverzagt das Haupt. »Ich habe gefrevelt, Herr«, spricht er frei, »an dir und deiner erlauchten Gemahlin. Den Schimpf, den ich ihr angetan, wäscht mein Blut nicht ab. Darum wolle, Kaiser, von deinem Knecht das Mittel anhören, womit jene Schmach getilgt werde. Gib mir den Ritterschlag, und die Schmach ist gelöscht. Ich aber werfe jedem den Handschuh hin, der es wagt, jemals unehrerbietig von meiner Herrin zu sprechen.« Sinnend steht der Kaiser. Alle Augen schweiften von ihm zu dem kühnen Mann. »Du bist ein Schelm«, spricht er nach einer Weile, »aber deine Rede zeugt von Klugheit, wie dein Vergehen von Mut. Wohlan«, und sein Schwert berührt des knienden Nacken, »erhebe dich als Ritter. Ein Schelmenstück war deine Tat. Schelm von Bergen sei dein künftiger Name.« Ein jubelnder Heilruf braust durch den Saal, und nochmal schwebt der neue Ritter in zierlichem Tanz daher mit der schönen Königin des Festes. Fleißige Forscher haben festgestellt, dass zur Zeit des fränkischen Kaisers sowohl im Jahre des Heils 1090 als auch 1102 erstmals ein Eberhard Schelm von Bergen in Urkunden genannt wird. Fast 800 Jahre lässt das uralte Geschlecht sich dann verfolgen. Im Jahre 1844 starb auf seiner Besitzung in der Wetterau ein letzter Schelm von Bergen. Viele andere Schelme aber leben noch. Ende von Der Schelm von Bergen von Wilhelm Roland. Gelesen von Elli, Juni 2010. Der sanfte Mann und die zänkische Frau von Anton Gotthelf Dietrich. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Der sanfte Mann und die zänkische Frau von Anton Gotthelf Dietrich. Es war einmal ein Bauer mit seiner Frau in großer Armut. Der war so sanft wie ein Kalb und sie so boshaft wie eine Schlange. Sie schimpfte und prügelte ihren Mann um jeder Kleinigkeit willen. Eines Tages hatte sich die Frau bei ihrem Nachbar Getreide zu einem Brote ausgebeten und schickte ihren Mann damit in die Mühle, um das Getreide mahlen zu lassen. Der Müller nahm wegen ihrer Armut nichts von ihnen und ließ das Getreide mahlen. Als der Bauer das Getreide gemahlen wieder erhalten, ging er nach Hause. Da erhob sich auf einmal ein so heftiger Wind, dass alles Mehl aus der Schüssel, das er auf dem Kopfe trug, in einem Augenblick herausgeblasen wurde. Er kam nach Hause und sagte es seiner Frau. Als sie dies hörte, fing sie an, ihn zu schimpfen und unbarmherzig zu prügeln. Und sie prügelte ihn so lange, bis sie müde war, und schickte ihn zu dem Winde, der ihm das Mehl weggeblasen hatte, damit er Geld dafür nehme oder ebenso viel Mehl wie in der Schüssel gehabt. Als der Bauer so schwere Misshandlung von seiner Frau erlitten hatte, ging er weinend aus seinem Hause. Wohin? Er wusste es selbst nicht, und kam in einen großen, finsteren Wald und ging darin herum. Da kam ihm ein altes Weib entgegen und fragte ihn, »Guter Mann, wo gehst du hin, und wohin richtest du deinen Weg? Wie bist du in diese Gegend gekommen, wohin selten ein Vogel fliegt und selten ein Wild läuft?« »Altes Mütterchen«, antwortete er, »mich hat der Zwang hierher getrieben. Ich ging in eine Mühle, um Getreide zu mahlen. Und als ich es gemahlen hatte, schüttete ich das Mehl in eine Schüssel und ging nach Hause. Da erhob sich plötzlich ein so heftiger Wind, dass alles Mehl aus der Schüssel geweht wurde. Ich kam also ohne Mehl nach Hause und sagte es meiner Frau. Dafür hat sie mich nun geprügelt und zu dem Winde geschickt, dass er mir das Mehl zurückgebe oder Geld dafür bezahle. Jetzt gehe ich herum und suche den Wind und weiß nicht, wo er zu finden ist. Folge mir, sagte die Alte. Ich bin die Mutter der Winde und habe vier Söhne. Der erste Sohn ist der Ostwind. Der zweite der Südwind, der dritte der Westwind, der vierte der Nordwind. So sage mir nun, welcher Wind dein Mehl fortgeblasen hat. Der Südwind, Mütterchen, antwortete der Bauer. Die alte Frau führte den alten Mann tiefer in den Wald und brachte ihn an eine kleine Hütte und sagte, »Hier wohne ich, Bauerchen. Kriech hier in den Ofen und wickel dich ordentlich ein. Meine Kinder werden bald kommen.« »Warum soll ich mich einwickeln?« fragte der Bauer. »Weil mein Sohn der Nordwind sehr kalt ist und du erfrieren würdest«, sagte die alte Frau. Bald darauf fingen die Kinder der alten Frau an, sich zu versammeln. Als endlich der Südwind kam, rief die alte Frau den Bauer vom Ofen und sprach zu ihrem Sohne, »Südwindchen, mein lieber Sohn, gegen dich ist eine Klage erhoben worden. Warum beleidigst du arme Leute? Du hast diesem Mann sein Mehl aus der Schüssel geblasen. Bezahle ihn nun mit Geld oder womit du willst.« »Sehr gut, Mütterchen«, sagte der Wind, »ich will ihm sein Mehl bezahlen.« Dann rief er den Bauern zu sich und sagte, »Höre, Bauerchen, nimm dieses Körbchen. Es enthält alles, was du dir wünschen magst. Geld, Brot, allerhand Speise und Getränke, alles. Du brauchst nur zu sagen, Körbchen, gib mir dies und das, so wird es dir gleich alles geben. Gehe jetzt nach Hause, das ist die Belohnung für dein Mehl.« Der Bauer neigte sich vor dem Winde, dankte ihm für sein Körbchen und ging nach Hause. Als er das Körbchen nach Hause brachte, gab er es seiner Frau und sprach, »Frau, hier hast du ein Körbchen. Es enthält alles, was du nur haben willst. Bitte nur bei ihm.« Die Frau nahm das Körbchen und sagte zu ihm, »Körbchen, gib mir gutes Mehl zu Brot.« Das Körbchen gab ihr sogleich so viel sie brauchte. Sie forderte noch mancherlei von ihm, und das Körbchen gab den Augenblick alles. Nach einigen Tagen begab sich, dass ein vornehmer Herr bei der Bauerhütte vorbeifuhr. Als ihn die Frau des Bauers erblickte, sprach sie zu ihrem Manne, »Gehe und bitte diesen Mann bei uns zu Gaste. Wenn du ihn nicht hereinbringst, werde ich dich halb tot prügeln.« Der Bauer fürchtete die Schläge seiner Frau und ging und lud den Edelmann zu sich zu einem Schmaus ein. Die Frau nahm unterdessen aus dem Körbchen allerlei Speise und Getränke, deckte den Tisch, setzte sich ans Fenster, die Hände in den Schoß legend, und erwartete in ihrem Hause die Ankunft des Edelmannes, welchen der Bauer auf dem Weg eingeholt und zu sich zu einem Gastmahl eingeladen hatte. Dieser wunderte sich über eine solche Einladung, lachte nur darüber und wollte nicht zu ihm gehen, sondern befahl den Leuten, welche er bei sich hatte, auf die Gasterei zu den Bauern zu gehen und ihm hernach zu erzählen, wie sie der Bauer bewirtet habe. Die Leute begaben sich zu dem Bauer, und als sie zu ihm in die Stube kamen, wunderten sie sich sehr, weil er seine Hütte nach ein sehr armer, aber auf dem Tische stehenden Speisen nach zu urteilen, ein vornehmer Herr sein musste. Sie setzten sich an den Tisch und machten sich lustig. Sie bemerkten aber, dass die Frau des Bauern, wenn es etwas nötig hatte, es gleich von dem Körbchen forderte und alles von ihm erhielt. Deshalb gingen sie nicht aus der Stube und schickten einen von ihren Kameraden so bald wie möglich, ebenso ein Körbchen zu machen und es wieder hierher zu bringen, aber so, dass es weder der Bauer noch seine Frau bemerken sollte. Der Abgesendete lief sogleich und ließ ein ähnliches Körbchen machen. Als er es gebracht hatte, nahmen die Gäste leise das Körbchen des Bauers und setzten anstatt desselben das ihrige an jenen Ort. Dann fuhren sie von den Bauern fort zu ihrem Herrn und erzählten, wie sie der Bauer bewirtet habe. Die Frau des Bauern warf die ganze übrig gebliebene Speise fort, weil sie den anderen Tag frische kochen wollte. Den folgenden Morgen trat sie zu ihrem Körbchen und fing an, bei ihm um etwas zu bitten, was ihr nötig war. Und als sie sah, dass ihr das Körbchen nichts gab, rief sie ihren Mann zu sich und sagte, »Alter Graukopf, was hast du mir für ein Körbchen gebracht? Wahrscheinlich hat es uns eine Zeit lang gedient, und was hilft es uns jetzt, da es uns nichts gibt? Gehe wieder zu dem Wind und bitte ihn, dass er uns unser Mehl wieder gibt, oder ich prügle dich bis auf den Tod.« Der arme Bauer ging wieder zu den Winden. Als er zu der alten Frau ihrer Mutter kam, beklagte er sich über sein Weib. Die Alte sagte zu ihm, er solle auf ihren Sohn warten, er werde bald kommen. Nicht lange darauf kam der Südwind, und der Bauer fing an, über seine Frau zu klagen. Da sprach zu ihm der Wind, »Du tust mir leid, Alter, dass du eine so böse Frau hast, aber ich will dir helfen, und deine Frau soll dich nicht mehr schlagen. Nimm dieses Fass, und wenn du nach Hause kommst und dich deine Frau schlagen will, stelle dich hinter das Fass und sage, 5 aus dem Fass, prügelt meine Frau, und wenn sie sie ordentlich durchgeprügelt haben, so sage, 5, wieder in das Fass.« Und der Bauer verneigte sich abermals gegen den Wind und ging nach Hause. Und als er daselbst ankam, sprach er, »Da, Frau, da hast du anstatt des Körbchens ein Fass.« Die Frau wurde böse auf ihn und sprach, »Was soll ich mit deinem Fasse machen? Warum hast du kein Mehl gebracht?« Als sie diese Worte sprach, ergriff sie die Ofengabel und wollte ihren Mann prügeln. Da stellte sich der Bauer sogleich hinter das Fass und rief, 5 aus dem Fass, prügelt meine Frau ordentlich.« Auf einmal sprangen aus dem Fasse 5 Burschen hervor und fingen an, die Bauerfrau zu prügeln. Und als der Bauer sah, dass sie genug geschlagen worden war und sie ihn um Barmherzigkeit bat, da rief er, 5 wieder in das Fass. Da hörten sie alsbald auf, sie zu prügeln und verkrochen sich augenblicklich wieder in dem Fasse. Von dieser Zeit an wurde seine Frau sanft. Dann fing der Bauer an, über sein Körbchen nachzudenken und fasste Verdacht gegen seine Gäste und vermutete, dass sie es wohl verwechselt hatten. Er beratschlagte mit seiner Frau, wie sie ihr Körbchen wieder bekommen könnten, und die Frau sagte darauf zu ihm, »Da du jetzt so ein wunderbares Fass hast, so kannst du nicht allein mit einem Menschen, sondern mit tausenden fertig werden. So gehe zu dem Edelmann und lasse dir dein Körbchen wieder geben.« Der Bauer nahm dies als einen guten Rat an, ging zu dem Edelmanne und forderte ihn zu einem Zweikampfe heraus. Dieser aber lachte über die Torheit dieses Bauern und mochte es ihm nicht abschlagen, denn er wollte sich über ihn lustig machen und befahl deshalb, dem Bauern ins Feld zu gehen. Dieser nahm sein Fässchen unter den Arm, begab sich ins Feld und wartete auf den Herrn, der in Begleitung seiner Leute zu dem Bauer fuhr. Als er näher zu ihm kam, befahl er seinen Dienern, den Bauer zum Spaß tüchtig durchzuprügeln. Der Bauer sah, dass man ihn zum Besten habe, und als man ihn zu prügeln anfing, wurde er böse auf den Edelmann und sprach, »Ei Herr, befiehl mir, mein Körbchen wieder zu geben, sonst geht es euch allen schlecht.« Allein er sah, dass man nicht aufhörte, ihn zu prügeln, und schrie, »Fünf auf jeden aus dem Fass, prügelt sie tüchtig.« Sogleich sprangen fünf Burschen auf jeden und fingen an, sie unbarmherzig zu prügeln. Der Edelmann fürchtete, dass man ihn zu Tode prügeln möchte, und schrie aus vollem Halse, »Bauerchen, lass sie nur aufhören, uns zu prügeln.« Als der Bauer dies hörte, rief er, »He, Burschen, geht alle zurück ins Fass.« Da hörten die Burschen sogleich auf zu prügeln und verkrochen sich im Fasse. Der Edelmann befahl sogleich seinen Bedienten, das Körbchen zu holen und zurückzugeben. Es geschah auf der Stelle. Der Bauer nahm sein Körbchen, ging nach Hause und lebte mit seiner Frau in großer Zufriedenheit und Ruhe. Ende von »Der sanfte Mann und die zänkische Frau« von Anton Gotthelf Dietrich, gelesen von Elli, Juni 2010. Über das Universum, vierte Vorlesung von Alexander von Humboldt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Über das Universum, vierter Kosmos-Vortrag, Bildung der Erde von Alexander von Humboldt. Die Untersuchungen über die Beschaffenheit des festen Erdkörpers, über die geognostische Konstruktion der Erde, haben von jeher die gebildeten Menschen beschäftigt. Doch ist erst in neueren Zeiten durch gesichertere Beobachtungen eine mehr mythische Behandlung verdrängt worden. Man kann sagen, Kepler habe die Gesetze erkannt und Newton sie erwiesen. Im Allgemeinen ist angenommen, dass der Erdball, bevor seine Oberfläche ihre jetzige Gestalt gewann, sehr verbreitete Revolutionen erlitten habe, welche die Ordnung der Dinge veränderten. Schon die Alten beschäftigten sich mit den mannigfaltigsten Hypothesen über die Veranlassung der augenscheinlichen Veränderungen auf der Erdoberfläche. Bei der Frage über den ehemaligen flüssigen Zustand der Erde teilten sich die Meinungen, wie bei uns, und schon bei den Griechen schieden sich Neptunisten von den Vulkanisten. Lange ist die mit den theologischen Theorien übereinstimmendere Ansicht die herrschende gewesen, dass die Urgebirge vom Wasser durchdrungen und in demselben aufgelöst gewesen seien, und erst spät hat man Granit und Porphyr, wie jetzt angenommen wird, für Produkte des Feuers erkannt. Ein Engländer, Professor Dudley in Oxford, hat kürzlich auf eine ergötzlich geistreiche Weise einen geologischen Thermometer zusammengestellt, auf dem gradweise angegeben ist, wie sich allmählich die Meinung der Gelehrten für die vulkanische Hypothese erwärmt hat. Seit Buffon und der Protogäer des großen Leibniz haben genauere Untersuchungen ein helleres Licht über die Lagerungsverhältnisse der Gebirgsmassen verbreitet. Die Kristallographie, eine neue Wissenschaft, kommt uns zu Hilfe, um die sich der schätzbare Mineralog Houilly in Paris große Verdienste erworben hat und die hier mitten unter uns Herr Professor Weiß gewissermaßen begründet hat. Wir müssen hierbei auf eine chemische und mechanische Heterogenität in den Bestandteilen der Erde aufmerksam machen und demnächst bemerken, wie die konstanten Assoziationen der Gesteine eine Gebirgsart bilden, welche man mit derselben Mischung in allen Teilen der Erde wiederfindet. Die auf diese Weise verschiedenen und ähnlichen Gebirgsarten bilden Gruppen, welche man Formationen nennt. Es ist Werners, des verdienten Stifters der Freiberger Schule, unsterbliches Verdienst, zuerst auf die Bildung dieser Formationen aufmerksam gemacht zu haben. Wie schon früher bemerkt, ist das, was wir von der äußeren Rinde der Erde kennen, im Verhältnis gegen ihren Durchmesser sehr unbedeutend. Ein weiteres Feld der Beobachtung bieten uns die Abhänge der großen Gebirge, indem wir annehmen, dass alle Gebirgsketten aus Spalten emporgetrieben und Bestandteile der Erde aus größerer Tiefe sichtbar machen. Die größte Höhe auf den Gebirgsrücken der Erde ist vom Kapitän Gerard auf dem Himalaya-Gebirge 19.000 Fuß, Fußnote gleich 6.200 Meter, erreicht worden, wogegen ich auf dem Chimborazo bis 18.600 Fuß, Fußnote gleich 6.000 Meter, gelangt bin. Die Kenntnis von der Zunahme der Temperatur der Erde nach innen zu gibt uns mannigfaltige neue Ansichten, und es steht diese innere Wärme offenbar in Verbindung mit den drei großen Erscheinungen der heißen Quellen, der elastischen Dämpfe und der Vulkane, welche letztere von zweierlei Art sind: bleibende, welche als ein Zusammenhang zwischen dem inneren Kern des Erdkörpers und der Atmosphäre zu betrachten sind, und temporäre, dahin gehören Eruptionen, Inselbildungen wie Sabrina, eine der Azorischen Inseln, plötzlich erschienen am 30. Januar 1811, Monte Nuovo bei Metone zwischen Epidaurus und Troizene, höher als der Monte Nuovo der Phlegräischen Felder bei Baie, Ischia oder der Ausbruch des Xuvolo in Mexiko. Das Phänomen der heißen Quellen aus gewissen nahe der Oberfläche befindlichen Lagern entzündlicher und oxidierbarer Substanzen wie Steinkohlen oder Schwefelkies und aus oberflächlicher Einwirkung der Bäche, Flüsse usw. so erklären zu wollen, scheint uns unzureichend. Die Erscheinung ist zu groß und zu dauernd, als dass wir jene Niederlagen von so geringem Umfange und diese Einwirkung von so geringer Stärke für genügend zu dessen Erklärung ansehen könnten. Diese Quellen finden sich fast durchgehende in den kristallinischen, den sogenannten Urgebirgen, oder an deren Fuße Gebirge, die man für die Unterlage aller bekannten Gebirgsarten anzusehen genötigt wird, und auch in der Nähe vieler vulkanischer Berge. Die Gesteinsart, aus der das Karlsbader Thermalwasser hervorbricht, ist Granit in mehrerlei Abänderungen, dessen grobkörnige Art die bekannten Zwillingskristalle des Feldspats auszeichnen. Eine Art des feinkörnigen sind mächtige Hornsteinmassen, auch Schichten spätigen und körnigen Kalksteins beigemengt, und aus diesem Gestein besteht der an den Hirschensprung sich anlehnende Schlossberg sowie der Bernhardsfelsen. Das Wasser kommt aus Öffnungen eines Kalksteins hervor, der von dem Wasser selbst gebildet wird, indem es überall, wohin es fließt, nach Maßgabe, als das kohlensaure Gas daraus entweicht, Sinter von einer festen, kristallinischen Textur abgesetzt. Der Sprudel, die heißeste der Karlsbader Quellen, hat nur eine Temperatur von 59 Grad Reaumur, Fußnote gleich 74 Grad Celsius, wogegen in Südamerika heiße Quellen von 80 Grad Reaumur, Fußnote gleich 100 Grad Celsius, vorkommen, die zum Teil ganz ohne mineralische Bestandteile sind, bei denen wenigstens durch Reagenzien keine Veränderung hervorgebracht werden kann. Die sinnreichen Versuche des Herrn Dr. Struve, die auch von anderen schon mit Erfolg wiederholt worden sind, versprechen interessante Aufklärungen über den Ursprung der Bestandteile in den Thermalwässern. Reines, mit Kohlensäure verbundenes Wasser unter einem großen Druck durch das gepulverte Material des Gesteins, aus dem ein Mineralwasser entspringt, getrieben, wird nämlich dem Thermalwasser sehr ähnlich und enthält in ähnlichen Proportionen dieselben Bestandteile. Der Zusammenhang des Phänomens der heißen Quellen mit Erdbeben und Vulkanen ist ebenso merkwürdig als konstatiert. Als im Jahre 1755 Lissabon erschüttert und zerstört wurde, blieben die Quellen zu Karlsbad und Teplitz aus und kamen rot gefärbt zurück. In demselben Zeitpunkte erfolgte ein Wasserbeben im Ozean, empfunden von dem westindischen Archipelagus bis an den Aubo in Finnland. Überhaupt fehlt es nicht an entscheidenden Beweisen, dass die vulkanischen Wirkungen nicht von kleinlichen der Oberfläche nahen Ursachen abhangen, sondern große, tief begründete Erscheinungen sind. Selbst die Erdbeben liefern merkwürdige Beweise von der Existenz unterirdischer Verbindungen, nicht bloß zwischen vulkanischen Bändern, sondern auch zwischen Feuerschlünden, die weit voneinander entfernt sind. So stieß der Vulkan bei der Stadt Pasto 3 Monate lang ununterbrochen eine hohe Rauchsäule aus. Diese Säule verschwand in demselben Augenblick am 4. Februar 1797, als 60 Meilen, Fußnote gleich 450 Kilometer, davon das große Erdbeben von Riobamba und der Schlammausbruch des Moya 30 bis 40.000 Indianer tötete. Dieses Erdbeben, das zerstörendste, von dem man vielleicht überhaupt Kenntnis hat, schien sich im Innern des Tunguragua vorbereitet zu haben, in welchem man schon Jahre vorher von Zeit zu Zeit Getöse und Brüllen gehört hatte. Die Mitempfindung dieses Erdbebens reichte über einen Erdstrich von 170 Lieues, Fußnote gleich 1250 Kilometer, von Süden nach Norden, 40 Lieues, Fußnote gleich 300 Kilometer, im Umfange wurde alles zerstört und von herabstürzenden Bergtrümmern begraben. Dabei spaltete die Erde am Fuße des Tucuragua und Ströme von übel riechendem Schlamme entstürzten den Schlünden und verwüsteten alles umher. Die plötzliche Erscheinung der Insel Sabrina am 30. Januar 1811 war der Vorbote der fürchterlichen Erdstöße, welche bis 1813 fast unaufhörlich erst die Antillen, dann die Ebene des Ohio und Mississippi und zuletzt die Küsten von Venezuela erschütterten. 30 Tage nach der Zerstörung der Stadt Caracas erfolgte der Ausbruch des Vulkans von St. Vincent in den nahen Antillen. Ein ebenfalls evidenter Beweis für den Zusammenhang der Vulkane und Erdbeben ist, dass diejenigen Erdstriche in der Nähe der Vulkane, so lange dieselben in Tätigkeit, gegen Erdbeben gesichert sind. Man mögte sie also als eine Art Sicherheitsventile betrachten, und wenn der Chimborazo, diese vulkanisch gehobene Kuppel, wenngleich kein tätiger Vulkan, geöffnet werden könnte, um den eingesperrten elastischen Stoffen einen Ausweg zu geben, so würden jene Erschütterungen aufhören, die seiner Umgebung oft das schrecklichste Verderben bringen. Die Vulkane der Andeskette zeichnen sich durch die Eigentümlichkeit aus, dass sie auch bei den heftigsten Ausbrüchen keine eigentlich geschmolzene Materie, keine wahre Lava von sich gegeben haben. Die Substanzen, welche sie ausstoßen, sind verschluckte Stücke Grünstein, Basalt, Bimsstein, Wasser und ungeheure Mengen teigartiger Betten. Als nördlich vom Chimborazo am 10. Juli 1698 der Krater und Gipfel des 18.000 Fuß, Fußnote gleich 5.800 Meter, hohen Carguairazo bei einem heftigen Erdbeben in sich zusammenstürzte, drangen Ströme von Schlamm aus den aufgebrochenen Seiten des Berges und verwüsteten einen Strich von 10 bis 12 Meilen, Fußnote gleich 560 bis 670 Quadratkilometer, die mit unfruchtbaren Kot bedeckt wurden. Jedoch dürfen diese Inundationen nicht als eigentlich vulkanische Erscheinungen betrachtet werden. Es sind Phänomene, die mit den Eruptionen der Vulkane meteorologisch zusammenhängen und durch die Höhe der Berge, den Umfang ihrer stets beschneiten Gipfel und die Erwärmung der Wände der Aschenkegel vielfach modifiziert werden. In weiten Höhlen, bald am Abhange, bald am Fuß der Vulkane, entstehen unterirdische Seen, die mit den Alpenbächen vielfach kommunizieren. Wenn Erdstöße, die allen Ausbrüchen der Andeskette vorhergehen, die ganze Masse des Vulkans mächtig erschüttern, so öffnen sich die unterirdischen Gewölbe und es entstürzen ihnen zugleich Wasser, Fische und jener tuffartige Schlamm. Dies ist die sonderbare Erscheinung der von den Vulkanen ausgeworfenen lebenden Fische, eine Gattung Wels, Pimelodis cyclopum, Preniadilia von den Bewohnern des Hochlandes von Quito genannt.

Vorrede zu Fantasiestücke in Carlos Manier von E.T.A. Hoffmann von Jean-Paul Friedrich Richter. Diese Vorrede zu dem nachfolgenden Buche, um welche ich ersucht worden, kleide ich vielleicht mit Vorteil in eine Rezension ein, besonders da die eigenen Vorreden der Verfasser ordentlicherweise nichts sind als offene Selbstrezensionen. Auch dem Herrn Verfasser dieses Werks wird es gefallen, dass auf diesem Wege die Rezension fast noch früher, vielleicht um 9 und mehrere Blätter früher, erscheint als das Buch selber, während andere Autoren Gott und den Literaturzeitungen schon danken, wenn die Rezensionen endlich eintreffen, nachdem die Bücher längst abgegangen, entweder mit Tod oder durch Absatz. Hier ist nun die Rezension selber abzuschreiben. Jenaische Allgemeine Literaturzeitung, Dezember 1823. Schöne Wissenschaften. Fantasiestücke in Carlos Manier. Mit einer Vorrede von Jean-Paul. Oktav, Bamberg bei C.F. Kunz. Zwei Teile. Wir wollen die Verspätung unserer Anzeige nicht weitläufig entschuldigen, denn wer das Buch gelesen, dem hat sie nichts geschadet, und er bekommt jetzo nur zu seinem Urteile ein Fremdes dazu. Wer es aber nicht gelesen, kann nun froh sein, dass wir ihn zum Lesen bringen und zwingen. Deutsche Literaturzeitungen und Blätter dürften überhaupt etwas treuer das Gesetz im Auge haben, wie Autoren mit der Herausgabe ihrer Werke, ebenso mit der Anzeige zurückzuhalten, wenn auch nicht immer horazische 9 Jahre. Was das deutsche Publikum dabei gewinnt, weiß es selber am besten und schlägt die Verzugszinsen an. Gute Schriftsteller, die längst vergessen, lernt es kennen bei solcher Gelegenheit auf der kritischen Poste Restante und vergisst sie nicht mehr. Denn wenn nach D'Alembert das leichte Behalten der Verse ein Zeichen von deren Güte, so noch mehr das Behalten eines ganzen Buches in dem weniger eisernen als quecksilbernen Gedächtnisse des Publikums. Dieses lässt fast, wie Cicero von Cäsar rühmt, dass er nichts vergesse außer Beleidigungen, auf eine ähnlich schöne Weise nichts so leicht aus dem Gedächtnis fahren als Bücher. Eben als die wahren Beleidigungen, welche so viele 100 Schreiber jährlich 2-mal dem Publikum antun. Überhaupt werden wenige Menschen so oft beleidigt als recht viele auf einmal. Und ein Volk häufiger und gröber als dessen Fürst. Um aber das Verspäten der Rezension nicht durch die Rechtfertigung desselben noch länger fortzusetzen, machen wir sogleich über den Titel die Bemerkung, dass er richtiger sein könnte. Bestimmter würde er Kunstnovellen 1 heißen. Denn Carlos Maler oder vielmehr Dichtmanier herrscht weder mit ihren Fehlern noch, einige Stellen ausgenommen, mit ihren Größen im Buche. Der Verfasser hat selbst im ersten Aufsatze am schönsten über diesen malenden Gozzi und Farbenleibgeber gesprochen. Und Carlos scheint, wie Humor über dem Scherze, so über dem prosaischen Hogarth als poetischer Zerrbildner und romantischer Anagrammatiker der Natur zu stehen. Unserem Verfasser dürfen wir ein Lob anderer Gattung erteilen. In seiner dunklen Kammer, Camera Obscura, bewegen sich an den Wänden heftig und farbenecht die koketten Kleister und Essigale der Kunst gegeneinander und beschreiben schnalzend ihre Kreise. In rein ironischer und launiger Verkleinerung sind die ekeln Kunstliebeleien mit Künsten und Kunstliebhabern zugleich gemalt. Der Umriss ist scharf. Die Farben sind warm und das Ganze voll Seele und Freiheit. Am dichtesten lässt der Verfasser seinen satirischen Feuerregen auf die musikalische Schöntuerei niederfallen, zumal in der trefflichen Numero 3, Kreisleriana. Da die Musik eigentlich die allgemeinste Kunst und Volkskunst ist und jeder wenigstens singt, zum Beispiel in der Kirche und als Bettler, die einzige ins Tierreich hinübersteigende, und da man diese Kunst, wenn man seine Kehle oder seine Finger bei sich führt, in jedem Besuchszimmer in jeder Minute auspacken kann, um durch seine Kunstausstellung auf eigene Hand die Preise aller derer zu gewinnen, welche Tee mittrinken, so ist keine Narrheit natürlicher, verzeihlicher und häufiger als die, dass die Gefallsucht, besonders die weibliche, ihre musikalischen Pfauenräder in Modestätten vor jedem schlägt, der Augen hat zu sehen, wie Kunst und Künstlerin zu einer Schönheit verschmelzen. Was den wahren Virtuosen, wie hier den Kapellmeister Kreisler, dabei so ingrimmig auf dieses Stuben-Charivari macht, ist vielleicht weniger die Beleidigung der Kunst als die des Künstlers selber, welchen man in vornehmen Residenzhäusern als Musikdirektor zum Platzkommandanten musikalischer ABC-Schützen anstellt. Könnte man nicht, denkt der zum Freudenmeister heruntergesetzte Musikmeister laut genug und schreibt es vielleicht hin, ohne Kosten meiner Ohren vielen hohen und schönen schmeicheln? Und soll, fährt er noch hitziger fort, von weiblichen Paradiesvögeln den Männern noch das Kunstparadies entführt oder verspottet werden, und sie stellen sich dann als Engel davor und bewachen es treu, o Teufel und deren Großmutter, beschließt er dann wild genug. Ein Künstler kann leicht genug, beispielshalber sei es unser Verfasser, aus Kunstliebe in Menschenhass geraten und die Rosenkränze der Kunst als Dornenkronen und Stachelgürtel zum Züchtigen gebrauchen. Inzwischen bedenkt er doch sich und die Sache. Die durch Kunstliebe einbüßende Menschenliebe rächt sich stark durch Erkältung der Kunst selber. Denn Liebe kann wohl der Messkünstler, Denkkünstler, Wappenkünstler entbehren. Aber nicht der Künstler selber. Er sei einer, in welchem Schönen er's wolle. Liebe und Kunst leben gegenseitig ineinander wie Gehirn und Herz, beide einander zur Wechselstärkung eingeimpft. Manches jetzige Kunstpantheon ist deshalb ein durchsichtiger, reiner, blinkender Eispalast, mit allen erdenklichen Gerätschaften aus Eis versehen, sogar mit einem Brautbett und Ofen, in welchem letzten gar ein Naphtaflämmchen ohne Schaden der Eiskacheln brennt. Wir kehren zu unserem Verfasser, den wir mit dem vorigen nur sattsam geärgert und zu seinem Zorne über die schreienden Sünden an der Tonkunst zurück und gehen mit ihm zu den Stummen der Leibkunst der neueren historischen und mythologischen Gliedermänninnen über, welche ihre Figur zu einem Wachsfigurenkabinett auseinanderzuprägen wissen, um ihre Leiber noch vor der Auferstehung zu verklären. Gegen solche, insofern sie den Zauberschal nur zu Schminklappen verwenden und die Schöpferin mit dem Geschöpfe anputzen, ist der Herr Verfasser in Nummer 5 gut genug auf- und losgefahren. Sein Feuereifer gegen gemissbrauchte Kunst ist recht. Das Schöne und Ewige sei nie Schminke des Unschönen und Zeitlichen, und das Heiligenbild verziere keinen unheiligen Körper. Der Gefallsucht verzeiht man lieber eine schöne Flucherin als eine schöne Beterin, denn mit dem Teufel kann man spaßen, aber nicht mit Gott. Nicht ohne Vergnügen haben wir auch in diesem Werke wieder wahrgenommen, dass seit einigen Jahrzehnten die deutsche Satire und Ironie und Laune, ja der Humor, häufiger den britischen Weg einschlägt und dass Swifts und Sterns herübergetragene Lorettohäuschen oder Studierzimmer zu Gradierhäusern unsers komischen Satzes geworden. Den jetzigen Salzgeist auch in den Flug- und Tragblättern, in den Aufsätzen des Morgenblattes, der eleganten Zeitung, der Heidelberger Jahrbücher, der Literaturzeitungen etc., würden wir schwerlich gegen die breiten, dicken Salzpfannen der Barte mit ihren Ketzeralmanachen, der Kriegsrat Kranze, der Wademekhumer, der Wetzel, der allgemeinen deutschen Bibliothekare und so weiter vertauschen wollen. Aber natürlicherweise ist das Lichten des komischen Stils darum noch nicht zugleich Anwuchs des komischen Witzes. Bei Nummer 5, Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza, merkt der Herr Verfasser bloß an, dass er eine Fortsetzung der beiden Hunde Scipio und Berganza in Cervantes Erzählungen gebe. Er gibt etwas Gutes, und seinen Hund benutzt er zum Gespräche mit einem Menschen, oft humoristischer als selber Cervantes. Sein Hund fällt, richtig geleitet und angehetzt, tief genug in die verschiedenen Waden der Schauspielherren, Regisseurs, welche den Dichter verstümmeln, um die Spieler, ja die Hörer, zu ergänzen und die an ihren Gestalten wie die Türken von den Bildsäulen die Nasen abschlagen, damit sie nicht lebendig werden. Wer nicht verlängern könnte, sollte nicht zu verkürzen wagen. Kaum ein Goethe würde Schillern durch Nehmen zu geben suchen. Hingegen die Verschnittenen der Kunst verschneiden keck die Künstler und lassen unverschämt die Bühne zwischen Kanzel und Pranger des Genius wechseln. Wir gestehen, Wären wir selber Trauer- oder Lustspielschreiber, ärger als jeden Nachdrucker, würden wir theatralische Umdrucker und Sabbatschänder unserer heiligsten Sonntags- und Musenstunden verfolgen und beschimpfen, mit welchen letzten wir so schön und wohltuend auf die Nachwelt in Parterre und Paradies einzugreifen rechnen gedurft. Höflich wär's vom Herrn Verfasser gewesen, wenn die Anspielungen auf Cervantes Erzählung wenigstens nur mit einer Note hätte erklären wollen. Aber Verfasser sind jetzo nicht höflich. Denn weil Goethe zuweilen seine Mitwelt für eine Nachwelt ansieht, um deren künftige Unwissenheit sich ein Unsterblicher nicht zu bekümmern braucht, so wie Horaz sich nicht ad usum Delphini mit notis variorum ans Licht stellte, so wollen ihn die übrigen Goethes, wir dürfen ihre Anzahl rühmen, darin nichts zuvorlassen, sondern tausend Dinge voraussetzen, wie zum Beispiel Tieck die nötigsten Erklärungen in seinem altdeutschen Roman Frauendienst. Überhaupt ist man jetzt so grob gegen die halbe Welt, wenn anders die Lesewelt so groß ist. Verzeichnisse des Inhalts, oft der Druckfehler, Kapitel, erläuternde Noten, Anführungen nach Seitenzahlen, Registerfache ohnehin, auch Vorreden, zum Beispiel diesem Buche, und Absätze, wie hier, fehlen neuerer Zeiten gewöhnlich, und der Leser helfe sich selber, denn sein Autor ist grob. Da die Grenzen des Instituts jedes ausführlichere Urteil uns verbieten, so tragen wir nur flüchtig das Nötigste nach. Nach dem gewöhnlichen, kritischen Herkommen, welchem zufolge der namenlose Rezensent den Namen jedes Autors anzugeben hat, der seinen verschwiegen, berichten wir denn, dass der Herr Verfasser Hoffmann heißt und Musikdirektor in Dresden ist. Kenner und Freunde desselben und die musikalische Kenntnis und Begeisterung im Buche selber besprechen und versichern von ihm die Erscheinung eines hohen Tonkünstlers. Desto besser und desto seltener, denn bisher warf immer der Sonnengott die Dichtgabe mit der rechten und die Tongabe mit der linken zwei so weit auseinanderstehenden Menschen zu, dass wir noch bis diesen Augenblick auf den Mann harren, der eine echte Oper zugleich dichtet und setzt. Weiter hinzuzutun haben wir schließlich nichts, als dass die Vorrede zum Buche von Fremder indes bekannter Hand gefertigt worden. Doch wollen wir über sie aus Rücksichten, welche jeder Zarte von selber errät, nichts sagen als nur dies. Die Manier ihres Verfassers ist bekannt genug. Fripp. Auch ich weiß nichts weiter hinzuzutun als den Wunsch, dass ich möge eine solche Vorrede geliefert haben, wie Fripp eine Rezension. Und dann kann die Welt zufrieden sein. Ihr und mir wünsche ich noch die versprochene baldige Fortsetzung in Carlos kühnster Manier. Bayreuth, den 24. November 1813. Jean-Paul Friedrich Richter. Ende der Vorrede aus Fantasiestücke in Carlos Manier. Jacques Callot von E.T.A. Hoffmann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jacques Callot von E.T.A. Hoffmann. Warum kann ich mich an deinen sonderbaren, fantastischen Blättern nicht satt sehen, du kecker Meister? Warum kommen mir deine Gestalten, oft nur durch ein paar kühne Striche angedeutet, nicht aus dem Sinn? Schaue ich deine überreichen, aus den heterogensten Elementen geschaffenen Kompositionen lange an, so beleben sich die tausend und tausend Figuren, und jede schreitet, oft aus dem tiefsten Hintergrunde, wo es erst schwer hielt, sie nur zu entdecken, kräftig und in den natürlichsten Farben glänzend hervor. Kein Meister hat so wie Callot gewusst, in einem kleinen Raum eine Fülle von Gegenständen zusammenzudrängen, die, ohne den Blick zu verwirren, nebeneinander, ja ineinander heraustreten, so dass das Einzelne, als Einzelnes für sich bestehend, doch dem Ganzen sich anreiht. Mag es sein, dass schwierige Kunstrichter ihm seine Unwissenheit in der eigentlichen Gruppierung sowie in der Verteilung des Lichts vorgeworfen. Indessen geht seine Kunst auch eigentlich über die Regeln der Malerei hinaus oder vielmehr seine Zeichnungen sind nur Reflexe aller der fantastischen, wunderlichen Erscheinungen, die der Zauber seiner überregen Fantasie hervorrief. Denn selbst in seinen aus dem Leben genommenen Darstellungen, in seinen Aufzügen, seinen Bataillen und so weiter, ist es eine lebensvolle Physiognomie ganz eigener Art, die seinen Figuren, seinen Gruppen, ich möchte sagen, etwas fremdartig Bekanntes gibt. Selbst das Gemeinste aus dem Alltagsleben, sein Bauerntanz, zu dem Musikanten aufspielen, die wie Vögelein in den Bäumen sitzen, erscheint in dem Schimmer einer gewissen romantischen Originalität, so dass das dem Fantastischen hingegebene Gemüt auf eine wunderbare Weise davon angesprochen wird. Die Ironie, welche, indem sie das Menschliche mit dem Tier in Konflikt setzt, den Menschen mit seinem ärmlichen Tun und Treiben verhöhnt, wohnt nur in einem tiefen Geiste. Und so erfüllen Callots aus Tier und Mensch geschaffene, groteske Gestalten den ernsten, tiefer eindringenden Beschauer alle die geheimen Andeutungen, die unter dem Schleier der Skurrilität verborgen liegen. Wie ist doch in dieser Hinsicht der Teufel, dem in der Versuchung des heiligen Antonius die Nase zur Flinte gewachsen, womit er unaufhörlich nach dem Mann Gottes zielt, so vortrefflich. Der lustige Teufel Feuerwerker, sowie der Klarinettist, der ein ganz besonderes Organ braucht, um seinem Instrumente den nötigen Atem zu geben, auf demselben Blatte sind ebenso ergötzlich. Es ist schön, dass Callot ebenso kühn und keck wie in seinen festen, kräftigen Zeichnungen auch im Leben war. Man erzählt, dass, als Richelieu von ihm verlangte, er solle die Einnahme seiner Vaterstadt Nancy gravieren, er freimütig erklärte, eher haue er sich seinen Daumen ab, als dass er die Erniedrigung seines Fürsten und seines Vaterlandes durch sein Talent verewige. Könnte ein Dichter oder Schriftsteller, dem die Gestalten des gewöhnlichen Lebens in seinem Innern romantischen Geisterreiche erscheinen, und der sie nun in dem Schimmer, von dem sie dort umflossen, wie in einem fremden, wunderlichen Putze darstellt, sich nicht wenigstens mit diesem Meister entschuldigen und sagen, er habe in Callots Manier arbeiten wollen? Ende von Jacques Callot. Ritter Gluck von E.T.A. Hoffmann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ritter Gluck von E.T.A. Hoffmann. Eine Erinnerung aus dem Jahre 1809. Der Spätherbst in Berlin hat gewöhnlich noch einige schöne Tage. Die Sonne tritt freundlich aus dem Gewölk hervor, und schnell verdampft die Nässe in der lauen Luft, welche durch die Straßen weht. Dann sieht man eine lange Reihe bunt gemischt. Eleganz, Bürger mit der Hausfrau und den lieben Kleinen in Sonntagskleidern, Geistliche, Jüdinnen, Referendare, Freudenmädchen, Professoren, Putzmacherinnen, Tänzer, Offiziere und so weiter durch die Linden nach dem Tiergarten ziehen. Bald sind alle Plätze bei Klaus und Weber besetzt. Der Mohrrübenkaffee dampft, die Eleganz zünden ihre Zigarros an, man spricht, man streitet über Krieg und Frieden, über die Schuhe der Madame Bettmann, ob sie neulich grau oder grün waren, über den geschlossenen Handelsstaat und böse Groschen und so weiter, bis alles in eine Arie aus Fanchon zerfließt, womit eine verstimmte Harfe, ein paar nicht gestimmte Violinen, eine lungensüchtige Flöte und ein spasmatischer Fagott sich und die Zuhörer quälen. Dicht an dem Geländer, welches den Weberschen Bezirk von der Heerstraße trennt, stehen mehrere kleine runde Tische und Gartenstühle. Hier atmet man freie Luft, beobachtet die Kommenden und Gehenden, ist entfernt von dem kakophonischen Getöse jenes vermaledeiten Orchesters. Da setze ich mich hin, dem leichten Spiel meiner Fantasie mich überlassend, die mir befreundete Gestalten zuführt, mit denen ich über Wissenschaft, über Kunst, über alles, was dem Menschen am teuersten sein soll, spreche. Immer bunter und bunter wogt die Masse der Spaziergänger bei mir vorüber, aber nichts stört mich, Nichts kann meine fantastische Gesellschaft verscheuchen. Nur das verwünschte Trio eines höchst niederträchtigen Walzers reißt mich aus der Traumwelt. Die kreischende Oberstimme der Violine und Flöte und des Fagotts schnarrenden Grundbass allein höre ich. Sie gehen auf und ab, fest aneinanderhaltend in Oktaven, die das Ohr zerschneiden. Und unwillkürlich, wie jemand, den ein brennender Schmerz ergreift, rufe ich aus: »Welch rasende Musik! Die abscheulichen Oktaven!« Neben mir murmelt es: »Verwünschtes Schicksal! Schon wieder ein Oktavenjäger!« Ich sehe auf und werde nun erst gewahr, dass, von mir unbemerkt, an demselben Tisch ein Mann Platz genommen hat, der seinen Blick starr auf mich richtet und von dem nun mein Auge nicht wieder loskommen kann. Nie sah ich einen Kopf, nie eine Gestalt, die so schnell einen so tiefen Eindruck auf mich gemacht hätten. Eine sanft gebogene Nase schloss sich an eine breite, offene Stirn mit merklichen Erhöhungen über den buschigen, halbgrauen Augenbrauen, unter denen die Augen mit beinahe wildem, jugendlichem Feuer, der Mann mochte über 50 sein, hervorblitzten. Das weich geformte Kinn stand in seltsamem Kontrast mit den eingefallenen Wangen, schien sich aufzulehnen gegen den tiefen, melancholischen Ernst, der auf der Stirn ruhte. Nur wenige graue Löckchen lagen hinter den großen, vom Kopfe abstehenden Ohren. Ein sehr weiter, moderner Überrock hüllte die große, hagere Gestalt ein. So wie mein Blick auf den Mann traf, schlug er die Augen nieder und setzte das Geschäft fort, worin ihn mein Ausruf wahrscheinlich unterbrochen hatte. Er schüttete nämlich aus verschiedenen kleinen Tüten mit sichtbarem Wohlgefallen Tabak in eine vor ihm stehende große Dose und feuchtete ihn mit rotem Wein aus einer Viertelsflasche an. Die Musik hatte aufgehört. Ich fühlte die Notwendigkeit, ihn anzureden. »Es ist gut, dass die Musik schweigt«, sagte ich. »Das war ja nicht auszuhalten.« Der Alte warf mir einen flüchtigen Blick zu und schüttete die letzte Tüte aus. »Es wäre besser, dass man gar nicht spielte«, nahm ich nochmals das Wort. »Sind Sie nicht meiner Meinung?« »Ich bin gar keiner Meinung«, sagte er. »Sie sind Musiker und Kenner von Profession.« »Sie irren, beides bin ich nicht. Ich lernte ehemals Klavierspielen und Generalbass, wie eine Sache, die zur guten Erziehung gehört, und da sagte man mir unter anderem, nichts mache einen widrigeren Effekt, als wenn der Bass mit der Oberstimme in Oktaven fortschreite. Ich nahm das damals auf Autorität an und habe es nachher immer bewährt gefunden.« »Wirklich?« fiel er mir ein, stand auf und schritt langsam und bedächtig nach den Musikanten hin, indem er öfters den Blick in die Höhe gerichtet, mit flacher Hand an die Stirn klopfte, wie jemand, der irgendeine Erinnerung wecken will. Ich sah ihn mit den Musikanten sprechen, die er mit gebietender Würde behandelte. Er kehrte zurück, und kaum hatte er sich gesetzt, als man die Ouvertüre der Iphigenia in Aulis zu spielen begann. Mit halbgeschlossenen Augen, die verschränkten Arme auf den Tisch gestützt, hörte er das Andante. Den linken Fuß leise bewegend, bezeichnete er das Eintreten der Stimmen. Jetzt erhob er den Kopf, schnell warf er den Blick umher. Die linke Hand mit auseinandergespreizten Fingern ruhte auf dem Tische, als greife er einen Akkord auf dem Flügel. Die rechte Hand hob er in die Höhe. Es war ein Kapellmeister, der dem Orchester das Eintreten des anderen Tempos angibt. Die rechte Hand fällt und das Allegro beginnt. Eine brennende Röte fliegt über die blassen Wangen. Die Augenbraunen fahren zusammen auf der gerunzelten Stirn, eine innere Wut entflammt den wilden Blick mit einem Feuer, das mehr und mehr das Lächeln wegzehrt, das noch um den halb geöffneten Mund schwebte. Nun lehnt er sich zurück, hinaufziehen sich die Augenbraunen, das Muskelspiel auf den Wangen kehrt wieder, die Augen erglänzen, ein tiefer, innerer Schmerz löst sich auf in Wollust, die alle Fibern ergreift und krampfhaft erschüttert. Tief aus der Brust zieht er den Atem, Tropfen stehen auf der Stirn. Er deutet das Antreten des Tutti und andere Hauptstellen an. Seine rechte Hand verlässt den Takt nicht, mit der linken holt er sein Tuch hervor und fährt damit über das Gesicht. So belebte er das Skelett, welches jene paar Violinen von der Ouvertüre gaben, mit Fleisch und Farben. Ich hörte die sanfte, schmelzende Klage, womit die Flöte emporsteigt, wenn der Sturm der Violinen und Bässe ausgetobt hat und der Donner der Pauken schweigt. Ich hörte die leise, anschlagenden Töne der Violoncelle, des Fagotts, die das Herz mit unnennbarer Wehmut erfüllen. Das Tutti kehrte wieder, wie ein Riese, hehr und groß, schreitet das Unisono fort, die dumpfe Klage erstirbt unter seinen zermalmenden Tritten. Die Ouvertüre war geendigt. Der Mann ließ beide Arme herabsinken und saß mit geschlossenen Augen da. Wie jemand, den eine übergroße Anstrengung entkräftet hat. Seine Flasche war leer. Ich füllte sein Glas mit Burgunder, den ich unterdessen hatte geben lassen. Er seufzte tief auf. Er schien aus einem Traume zu erwachen. Ich nötigte ihn zum Trinken. Er tat es ohne Umstände, und indem er das volle Glas mit einem Zuge hinunterstürzte, rief er aus: »Ich bin mit der Aufführung zufrieden. Das Orchester hielt sich brav.« »Und doch«, nahm ich das Wort, »doch wurden nur schwache Umrisse eines mit lebendigen Farben ausgeführten Meisterwerks gegeben.« »Urteile ich richtig? Sie sind kein Berliner.« »Ganz richtig. Nur abwechselnd halte ich mich hier auf. Der Burgunder ist gut, aber es wird kalt. So lassen Sie uns ins Zimmer gehen und dort die Flasche leeren.« »Ein guter Vorschlag. Ich kenne Sie nicht, dafür kennen Sie mich aber auch nicht. Wir wollen uns unsere Namen nicht abfragen. Namen sind zuweilen lästig. Ich trinke Burgunder. Er kostet mich nichts. Wir befinden uns wohl beieinander und damit gut.« Er sagte dies alles mit gutmütiger Herzlichkeit. Wir waren ins Zimmer getreten. Als er sich setzte, schlug er den Überrock auseinander, und ich bemerkte mit Verwunderung, dass er unter demselben eine gestickte Weste mit langen Schößen, schwarzsamtene Beinkleider und einen ganz kleinen silbernen Degen trug. Er knöpfte den Rock sorgfältig wieder zu. »Warum fragten Sie mich, ob ich ein Berliner sei?« begann ich. »Weil ich in diesem Falle genötigt gewesen wäre, Sie zu verlassen.« »Das klingt rätselhaft. Nicht im Mindesten, sobald ich Ihnen sage, dass ich... nun, dass ich ein Komponist bin. Noch immer errate ich Sie nicht. So verzeihen Sie meinen Ausruf vorhin, denn ich sehe, Sie verstehen sich ganz und gar nicht auf Berlin und auf Berliner.« Er stand auf und ging einige Male heftig auf und ab. Dann trat er ans Fenster und sang kaum vernehmlich den Chor der Priesterinnen aus der Iphigenia in Tauris, indem er dann und wann bei dem Eintreten der Tutti an die Fensterscheiben klopfte. Mit Verwundern bemerkte ich, dass er gewisse andere Wendungen der Melodien nahm, die durch Kraft und Neuheit frappierten. Ich ließ ihn gewähren. Er hatte geendigt und kehrte zurück zu seinem Sitz. Ganz ergriffen von des Mannes sonderbarem Benehmen und den fantastischen Äußerungen eines seltenen musikalischen Talents, schwieg ich. Nach einer Weile fing er an: »Haben Sie nie komponiert?« »Ja. Ich habe mich in der Kunst versucht, nur fand ich alles, was ich, wie mich dünkte, in Augenblicken der Begeisterung geschrieben hatte, nachher matt und langweilig. Da ließ ich's denn bleiben.« »Sie haben Unrecht getan, denn schon, dass Sie eigene Versuche verwarfen, ist kein übles Zeichen Ihres Talents. Man lernt Musik als Knabe, weil's Papa und Mama so haben wollen. Dann wird darauf losgeklimpert und gegeigt. Aber unvermerkt wird der Sinn empfänglicher für Melodie. Vielleicht war das halb vergessene Thema eines Liedchens, welches man nun anders sang, der erste eigene Gedanke, und dieser Embryo, mühsam genährt von fremden Kräften, genas zum Riesen, der alles um sich her aufzehrte und in sein Mark und Blut verwandelte. Ha, wie ist es möglich, die tausenderlei Arten, wie man zum Komponieren kommt, auch nur anzudeuten? Es ist eine breite Heerstraße, da tummeln sich alle herum und jauchzen und schreien: »Wir sind Geweihte, wir sind am Ziel.« Durchs elfenbeinerne Tor kommt man ins Reich der Träume. Wenige sehen das Tor einmal, noch wenigere gehen durch. Abenteuerlich sieht es hier aus. Tolle Gestalten schweben hin und her, aber sie haben Charakter, eine mehr wie die andere. Sie lassen sich auf der Heerstraße nicht sehen, nur hinter dem elfenbeinernen Tor sind sie zu finden. Es ist schwer, aus diesem Reiche zu kommen. Wie vor Alzinensburg versperren die Ungeheuer den Weg. Es wirbelt, es dreht sich. Viele verträumen den Traum im Reiche der Träume. Sie zerfließen im Traum. Sie werfen keinen Schatten mehr, sonst würden sie am Schatten gewahr werden, den Strahl, der durch dies Reich fährt. Aber nur wenige, erweckt aus dem Traume, steigen empor und schreiten durch das Reich der Träume. Sie kommen zur Wahrheit. Der höchste Moment ist da, die Berührung mit dem Ewigen, Unaussprechlichen. Schaut die Sonne an, sie ist der Dreiklang, aus dem die Akkorde sternengleich herabschießen und euch mit Feuerfaden umspinnen. Verpuppt im Feuer liegt ihr da, bis sich Psyche emporschwingt in die Sonne. Bei den letzten Worten war er aufgesprungen, warf den Blick, warf die Hand in die Höhe. Dann setzte er sich wieder und leerte schnell das ihm eingeschenkte Glas. Es entstand eine Stille, die ich nicht unterbrechen mochte, um den außerordentlichen Mann nicht aus dem Geleise zu bringen. Endlich fuhr er beruhigter fort. Als ich im Reich der Träume war, folterten mich tausend Schmerzen und Ängste. Nacht war's, und mich schreckten die grinsenden Larven der Ungeheuer, welche auf mich einstürmten und mich bald in den Abgrund des Meeres versenkten, bald hoch in die Lüfte emporhoben. Da fuhren Lichtstrahlen durch die Nacht, und die Lichtstrahlen waren Töne, welche mich umfingen mit lieblicher Klarheit. Ich erwachte von meinen Schmerzen und sah ein großes, helles Auge, das blickte in eine Orgel, und wie es blickte, gingen Töne hervor und schimmerten und umschlangen sich in herrlichen Akkorden, wie ich sie nie gedacht hatte. Melodien strömten auf und nieder, und ich schwamm in diesem Strom und wollte untergehen. Da blickte das Auge mich an und hielt mich empor über den brausenden Wellen. Nacht wurde es wieder, da traten zwei Kolosse in glänzenden Harnischen auf mich zu. Grundton und Quinte. Sie rissen mich empor, aber das Auge lächelte. Ich weiß, was deine Brust mit Sehnsucht erfüllt. Der sanfte, weiche Jüngling Terz wird unter die Kolosse treten. Du wirst seine süße Stimme hören, mich wiedersehen, und meine Melodien werden dein sein. Er hielt inne. Und, sahen sie das Auge wieder? Ja, ich sah es wieder. Jahrelang seufzte ich im Reich der Träume. Da, ja, da. Ich saß in einem herrlichen Tal und hörte zu, wie die Blumen miteinander sangen. Nur eine Sonnenblume schwieg und neigte traurig den geschlossenen Kelch zur Erde. Unsichtbare Bande zogen mich hin zu ihr. Sie hob ihr Haupt. Der Kelch schloss sich auf, und aus ihm strahlte mir das Auge entgegen. Nun zogen die Töne wie Lichtstrahlen aus meinem Haupte zu den Blumen, die begierig sie einsogen. Größer und größer wurden der Sonnenblume Blätter. Gluten strömten aus ihnen hervor. Sie umflossen mich. Das Auge war verschwunden und ich im Kelche. Bei den letzten Worten sprang er auf und eilte mit raschen, jugendlichen Schritten zum Zimmer hinaus. Vergebens wartete ich auf seine Zurückkunft. Ich beschloss daher, nach der Stadt zu gehen. Schon war ich in der Nähe des Brandenburger Tores, als ich in der Dunkelheit eine lange Figur hinschreiten sah und alsbald meinen Sonderling wiedererkannte. Ich redete ihn an. »Warum haben Sie mich so schnell verlassen?« »Es wurde zu heiß, und der Euphon fing an zu klingen.« »Ich verstehe Sie nicht.« »Desto besser.« »Desto schlimmer, denn ich möchte Sie gern ganz verstehen.« »Hören Sie denn nichts?« »Nein.« »Es ist vorüber.« »Lassen Sie uns gehen. Ich liebe sonst nicht eben die Gesellschaft, aber...« »Sie komponieren nicht. Sie sind kein Berliner.« »Ich kann nicht ergründen, was sie so gegen die Berliner einnimmt. Hier, wo die Kunst geachtet und in hohem Maße ausgeübt wird, sollte ich meinen, müsste einem Manne von ihrem künstlerischen Geiste wohl sein.« »Sie irren. Zu meiner Qual bin ich verdammt, hier wie ein abgeschiedener Geist im öden Raume umherzuirren.« »Im öden Raume? Hier in Berlin?« »Ja, öde ist's um mich her, denn kein verwandter Geist tritt auf mich zu. Ich stehe allein.« »Aber die Künstler, die Komponisten, weg damit! Sie kritteln und kritteln, verfeinern alles bis zur feinsten Mäßlichkeit, wühlen alles durch, um nur einen armseligen Gedanken zu finden. über dem Schwatzen von Kunstsinn und was weiß ich. Können sie nicht zum Schaffen kommen? Und wird ihnen einmal so zumute, als wenn sie ein paar Gedanken ans Tageslicht befördern müssten, so zeigt die furchtbare Kälte ihre weite Entfernung von der Sonne. Es ist lappländische Arbeit. Ihr Urteil scheint mir viel zu hart. Wenigstens müssen sie die herrlichen Aufführungen im Theater befriedigen. Ich hatte es über mich gewonnen, einmal wieder ins Theater zu gehen, um meines jungen Freundes Oper zu hören. Wie heißt sie gleich? Ha, die ganze Welt ist in dieser Oper. Durch das bunte Gewühl geputzter Menschen ziehen die Geister des Orkus. Alles hat hier Stimme und allmächtigen Klang. Teufel, ich meine ja Don Juan. Aber nicht die Ouvertüre, welche prestissimo, ohne Sinn und Verstand abgesprudelt wurde, konnte ich überstehen. Und ich hatte mich bereitet dazu durch Fasten und Gebet, weil ich weiß, dass der Euphon von diesen Massen viel zu sehr bewegt wird und unrein anspricht. Wenn ich auch eingestehen muss, dass Mozarts Meisterwerke größtenteils auf eine kaum erklärliche Weise hier vernachlässigt werden, so erfreuen sich doch Glucks Werke gewiss einer würdigen Darstellung. Meinen Sie, ich wollte einmal Iphigenia in Tauris hören. Als ich ins Theater trete, höre ich, dass man die Ouvertüre der Iphigenia in Aulis spielt. Hm, denke ich, ein Irrtum. Man gibt diese Iphigenia. Ich erstaune, als nun das Andante eintritt, womit die Iphigenia in Tauris anfängt und der Sturm folgt. 20 Jahre liegen dazwischen. Die ganze Wirkung, die ganze wohlberechnete Exposition des Trauerspieles geht verloren. Ein stilles Meer, ein Sturm. Die Griechen werden ans Land geworfen, die Oper ist da. Wie? Hat der Komponist die Ouvertüre ins Gelag hineingeschrieben, dass man sie wie ein Trompeterstückchen abblasen kann, wie und wo man will? Ich gestehe den Missgriff ein. Indessen, man tut doch alles, um Glucks Werke zu heben. »Ei ja«, sagte er kurz und lächelte dann bitter und immer bitterer. Plötzlich fuhr er auf und nichts vermochte ihn aufzuhalten. Er war im Augenblicke wie verschwunden, und mehrere Tage hintereinander suchte ich ihn im Tiergarten vergebens. Einige Monate waren vergangen, als ich an einem kalten, regnichten Abende mich in einem entfernten Teile der Stadt verspätet hatte und nun nach meiner Wohnung in der Friedrichstraße eilte. Ich musste bei dem Theater vorbei. Die rauschende Musik, Trompeten und Pauken erinnerten mich, dass gerade Glucks Armida gegeben wurde, und ich war im Begriff hineinzugehen, als ein sonderbares Selbstgespräch, dicht an den Fenstern, wo man fast jeden Ton des Orchesters hört, meine Aufmerksamkeit erregte. Jetzt kommt der König. Sie spielen den Marsch. Oh, paukt, paukt nur zu! Es ist recht munter. Ja, ja, Sie müssen ihn heute 11-mal machen. Der Zug hat sonst nicht Zug genug. Haha! Maestoso, schleppt euch, Kinderchen. Sieht, da bleibt ein Figurant mit der Schuhschleife hängen. Richtig, zum 12. Mal und immer auf die Dominante hinausgeschlagen. O ihr ewigen Mächte, das endet nimmer. Jetzt macht er sein Kompliment. Armida dankt ergebenst. Noch einmal. Richtig, es fehlen noch 2 Soldaten. Jetzt wird ins Rezitativ hineingepoltert. Welcher böse Geist hat mich hier festgebannt? »Der Bann ist gelöst«, rief ich. »Kommen Sie!« Ich fasste meinen Sonderling aus dem Tiergarten, denn niemand anders war der Selbstredner, rasch beim Arm und zog ihn mit mir fort. Er schien überrascht und folgte mir schweigend. Schon waren wir in der Friedrichsstraße, als er plötzlich stillstand. »Ich kenne Sie«, sagte er. »Sie waren im Tiergarten. Wir sprachen viel. Ich habe Wein getrunken.« Habe mich erhitzt, nachher klang der Euphon 2 Tage hindurch. Ich habe viel ausgestanden. Es ist vorüber. Ich freue mich, dass der Zufall Sie mir wieder zugeführt hat. Lassen Sie uns näher miteinander bekannt werden. Nicht weit von hier wohne ich. Wie wäre es? Ich kann und darf zu niemand gehen. Nein, Sie entkommen mir nicht. Ich gehe mit Ihnen. So werden Sie noch ein paar 100 Schritte mit mir laufen müssen. Aber Sie wollten ja ins Theater. Ich wollte Armida hören, aber nun, Sie sollen jetzt Armida hören, kommen Sie!« Schweigend gingen wir die Friedrichsstraße hinauf. Rasch bog er in eine Querstraße ein, und kaum vermochte ich ihm zu folgen, so schnell lief er die Straße hinab, bis er endlich vor einem unansehnlichen Hause stillstand. Ziemlich lange hatte er gepocht, als man endlich öffnete. Im Finstern tappend erreichten wir die Treppe und ein Zimmer im oberen Stock, dessen Türe mein Führer sorgfältig verschloss. Ich hörte noch eine Türe öffnen. Bald darauf trat er mit einem angezündeten Lichte herein, und der Anblick des sonderbar ausstaffierten Zimmers überraschte mich nicht wenig. Altmodisch, reich verzierte Stühle, eine Wanduhr mit vergoldetem Gehäuse und ein breiter, schwerfälliger Spiegel gaben dem Ganzen das düstere Ansehen verjährter Pracht. In der Mitte stand ein kleines Klavier, auf demselben ein großes Tintenfass von Porzellan, und daneben lagen einige Bogen rastriertes Papier. Ein schärferer Blick auf diese Vorrichtung zum Komponieren überzeugte mich jedoch, dass seit langer Zeit nichts geschrieben sein musste. Denn ganz vergelbt war das Papier, und dickes Spinnengewebe überzog das Tintenfass. Der Mann trat vor einen Schrank in der Ecke des Zimmers, den ich noch nicht bemerkt hatte, und als er den Vorhang wegzog, wurde ich eine Reihe schön gebundener Bücher gewahr, mit goldenen Aufschriften. Orfeo, Armida, Alceste, Iphigenia und so weiter. Kurz, Glucks Meisterwerke sah ich beisammen stehen. »Sie besitzen Glucks sämtliche Werke?« rief ich. Er antwortete nicht, aber zum krampfhaften Lächeln verzog sich der Mund, und das Muskelspiel in den eingefallenen Backen verzerrte im Augenblick das Gesicht zur schauerlichen Maske. Starr den düstern Blick auf mich gerichtet, ergriff er eins der Bücher. Es war Armida, und schritt feierlich zum Klavier hin. Ich öffnete es schnell und stellte den zusammengelegten Pult auf. Er schien das gern zu sehen. Er schlug das Buch auf und... Wer schildert mein Erstaunen? Ich erblickte rastrierte Blätter, aber mit keiner Note beschrieben. Er begann. Jetzt werde ich die Ouvertüre spielen. Wenden Sie die Blätter um und zur rechten Zeit. Ich versprach das, und nun spielte er herrlich und meisterhaft, mit vollgriffigen Akkorden, das majestätische Tempo di Marcia, womit die Ouvertüre anhebt, fast ganz dem Original getreu. Aber das Allegro war nur mit Glucks Hauptgedanken durchflochten. Er brachte so viele neue, geniale Wendungen hinein, dass mein Erstaunen immer wuchs. Vorzüglich waren seine Modulationen frappant, ohne grell zu werden, und er wusste, den einfachen Hauptgedanken so viele melodiöse Melismen anzureihen, dass jene immer in neuer, verjüngter Gestalt wiederzukehren schienen. Sein Gesicht glühte, bald zogen sich die Augenbrauen zusammen und ein lang verhaltener Zorn wollte gewaltsam losbrechen, bald schwamm das Auge in Tränen tiefer Wehmut. Zuweilen sang er, wenn beide Hände in künstlichen Melismen arbeiteten, das Thema mit einer angenehmen Tenorstimme. Dann wusste er, auf ganz besondere Weise mit der Stimme den dumpfen Ton der anschlagenden Pauke nachzuahmen. Ich wandte die Blätter fleißig um, indem ich seine Blicke verfolgte. Die Ouvertüre war geendet, und er fiel erschöpft mit geschlossenen Augen in den Lehnstuhl zurück. Bald raffte er sich aber wieder auf, und indem er hastig mehrere leere Blätter des Buchs umschlug, sagte er mit dumpfer Stimme, »Alles dieses, mein Herr, habe ich geschrieben, als ich aus dem Reich der Träume kam. Aber ich verriet Unheiligen das Heilige, und eine eiskalte Hand fasste in dies glühende Herz. Es brach nicht, da wurde ich verdammt, zu wandeln unter den Unheiligen wie ein abgeschiedener Geist, gestaltlos, damit mich niemand kenne, bis mich die Sonnenblume wieder emporhebt zu dem Ewigen. Ha, jetzt lassen Sie uns Armidens Szene singen.« Nun sang er die Schlussszene der Armida mit einem Ausdruck, der mein Innerstes durchdrang. Auch hier wich er merklich von dem eigentlichen Originale ab, aber seine veränderte Musik war die Glucksche Szene gleichsam in höherer Potenz. Alles, was Hass, Liebe, Verzweiflung, Raserei in den stärksten Zügen ausdrücken kann, fasste er gewaltig in Töne zusammen. Seine Stimme schien die eines Jünglings, denn von tiefer Dumpfheit schwoll sie empor zur durchdringenden Stärke. Alle meine Fibern zitterten. Ich war außer mir. Als er geendet hatte, warf ich mich ihm in die Arme und rief mit gepresster Stimme, »Was ist das? Wer sind Sie?« Er stand auf und maß mich mit ernstem, durchdringenden Blick. Doch als ich weiterfragen wollte, war er mit dem Lichte durch die Türe entwichen und hatte mich im Finstern gelassen. Es hatte beinahe eine Viertelstunde gedauert. Ich verzweifelte, ihn wiederzusehen, und suchte durch den Stand des Klaviers orientiert, die Türe zu öffnen, als er plötzlich in einem gestickten Galakleide, reicher Weste, den Degen an der Seite, mit dem Lichte in der Hand hereintrat. Ich erstarrte. Feierlich kam er auf mich zu, fasste mich sanft bei der Hand und sagte, sonderbar lächelnd, »Ich bin der Ritter Gluck.« Ende von Ritter Gluck. Die Abenteuer der Silvesternacht von E.T.A. Hoffmann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Abenteuer der Silvesternacht von E.T.A. Hoffmann. Vorwort des Herausgebers. Der reisende Enthusiast, aus dessen Tagebuche abermals ein kalosches Fantasiestück mitgeteilt wird, trennt offenbar sein inneres Leben so wenig vom Äußern, dass man beider Grenzen kaum zu unterscheiden vermag. Aber eben weil du, günstiger Leser, diese Grenze nicht deutlich wahrnimmst, lockt der Geisterseher dich vielleicht herüber, und unversehens befindest du dich in dem fremden Zauberreiche, dessen seltsame Gestalten recht in dein äußeres Leben treten und mit dir auf Du und Du umgehen wollen, wie alte Bekannte. Dass du sie wie diese aufnehmen, ja, dass du ihrem wunderbarlichen Treiben ganz hingegeben manchen kleinen Fieberschauer, den sie, stärker dich fassend, dir erregen könnten, willig ertragen mögest, darum bitte ich dich, günstiger Leser, recht von Herzen. Was kann ich mehr für den reisenden Enthusiasten tun, dem nun einmal überall und so auch am Silvesterabend in Berlin so viel Seltsames und Tolles begegnet ist? Erster Teil. Die Geliebte. Ich hatte den Tod, den eiskalten Tod im Herzen. Ja, aus dem Innersten, aus dem Herzen heraus stach es wie mit spitzigen Eiszapfen in die glutdurchströmten Nerven. Wild rannte ich, Hut und Mantel vergessend, hinaus in die finstere, stürmische Nacht. Die Turmfahnen knarrten, es war, als rühre die Zeit hörbar ihr ewiges, furchtbares Räderwerk, und gleich werde das alte Jahr wie ein schweres Gewicht dumpf hinabrollen in den dunklen Abgrund. Du weißt es ja, dass diese Zeit, Weihnachten und Neujahr, die euch allen in solch heller, herrlicher Freudigkeit aufgeht, mich immer aus friedlicher Klause hinauswirft auf ein wogendes, tosendes Meer. Weihnachten, das sind Festtage, die mir in freundlichem Schimmer lange entgegenleuchten. Ich kann es nicht erwarten. Ich bin besser, kindlicher als das ganze Jahr über. Keinen finstern, gehässigen Gedanken nährt die der wahren Himmelsfreude geöffnete Brust. Ich bin wieder ein vor Lust jauchzender Knabe. Aus dem bunten, vergoldeten Schnitzwerk in den lichten Christbuden lachen mich holde Engelgesichter an, und durch das lärmende Gewühl auf den Straßen gehen, wie aus meiner Ferne kommend, heilige Orgelklänge. Denn es ist uns ein Kind geboren. Aber nach dem Feste ist alles verhallt, erloschen der Schimmer im trüben Dunkel. Immer mehr und mehr Blüten fallen jedes Jahr verwelkt herab, ihr Keim erlosch auf ewig, keine Frühlingssonne entzündet neues Leben in den verdorrten Ästen. Das weiß ich recht gut, aber die feindliche Macht rückt mir das, wenn das Jahr sich zu Ende neigt, mit hämischer Schadenfreude unaufhörlich vor. »Siehe«, lispelt's mir in die Ohren, »siehe, wie viel Freuden schieden in diesem Jahr von dir, die nie wiederkehren. Aber dafür bist du auch klüger geworden und hältst überhaupt nicht mehr viel auf schnöde Lustigkeit, sondern wirst immer mehr ein ernster Mann, gänzlich ohne Freude. Für den Silvesterabend spart mir der Teufel jedes Mal ein ganz besonderes Feststück auf. Er weiß im richtigen Moment, recht furchtbar höhnend, mit der scharfen Kralle in die Brust hineinzufahren und weidet sich an dem Herzblut, das ihr entquillt. Hilfe findet er überall, so wie gestern der Justizrat ihm wacker zur Hand ging. Bei dem, dem Justizrat meine ich, gibt es am Silvesterabend immer große Gesellschaft, und dann will er zum lieben Neujahr jedem eine besondere Freude bereiten, wobei er sich so geschickt und täppisch anstellt, dass alles Lustige, was er mühsam ersonnen, untergeht in komischem Jammer. Als ich ins Vorzimmer trat, kam mir der Justizrat schnell entgegen, meinen Eingang ins Heiligtum, aus dem Tee und feines Räucherwerk herausdampfte, hindernd. Er sah überaus wohlgefällig und schlau aus. Er lächelte mich ganz seltsam an, sprechend: »Freundchen, Freundchen, etwas Köstliches wartet Ihrer im Zimmer. Eine Überraschung sondergleichen am lieben Silvesterabend. Erschrecken Sie nur nicht.« Das fiel mir aufs Herz. Düstere Ahnungen stiegen auf, und es war mir ganz beklommen und ängstlich zumute. Die Türen wurden geöffnet, rasch schritt ich vorwärts, ich trat hinein, aus der Mitte der Damen auf dem Sofa strahlte mir ihre Gestalt entgegen. Sie war es, sie selbst, die ich seit Jahren nicht gesehen, die seligsten Momente des Lebens blitzten in einem mächtigen, zündenden Strahl durch mein Inneres. Kein tötender Verlust mehr, vernichtet der Gedanke des Scheidens. Durch welchen wunderbaren Zufall sie hergekommen, welches Ereignis sie in die Gesellschaft des Justizrats, von dem ich gar nicht wusste, dass er sie jemals gekannt gebracht, an das alles dachte ich nicht. Ich hatte sie wieder. Regungslos, wie von einem Zauberschlag plötzlich getroffen, mag ich dagestanden haben. Der Justizrat stieß mich leise an. »Nun, Freundchen, Freundchen!« Mechanisch trat ich weiter, aber nur sie sah ich, und der gepressten Brust entflohen mühsam die Worte: »Mein Gott! Mein Gott! Julie hier?« Ich stand dicht am Teetisch, da erst wurde mich Julie gewahr. Sie stand auf und sprach in beinahe fremdem Ton: »Es freut mich recht sehr, Sie hier zu sehen, Sie sehen recht wohl aus.« Und damit setzte sie sich wieder und fragte die neben ihr sitzende Dame: »Haben wir künftige Woche interessantes Theater zu erwarten?« »Du nahst dich der herrlichen Blume, die in süßen, heimischen Düften dir entgegenleuchtet, aber so wie du dich beugst, ihr liebliches Antlitz recht nahe zu schauen, schießt aus den schimmernden Blättern heraus ein glatter, kalter Basilisk und will dich töten mit feindlichen Blicken.« Das war mir jetzt geschehen. Täppisch verbeugte ich mich gegen die Damen, und damit dem Giftigen auch noch das Alberne hinzugefügt werde, warf ich, schnell zurücktretend, dem Justizrat, der dicht hinter mir stand, die dampfende Tasse Tee aus der Hand in das zierlich gefaltete Jabot. Man lachte über des Justizrats Unstern und wohl noch mehr über meine Tölpelhaftigkeit. So war alles zu gehöriger Tollheit vorbereitet, aber ich ermannte mich in resignierter Verzweiflung. Julie hatte nicht gelacht. Meine irren Blicke trafen sie, und es war, als ginge ein Strahl aus herrlicher Vergangenheit, aus dem Leben voll Liebe und Poesie zu mir herüber. Da fing einer an, im Nebenzimmer auf dem Flügel zu fantasieren, das brachte die ganze Gesellschaft in Bewegung. Es hieß, jener sei ein fremder großer Virtuose namens Berger, der ganz göttlich spiele und dem man aufmerksam zuhören müsse. »Klappre nicht so grässlich mit den Teelöffeln, Minchen«, rief der Justizrat und lud mit sanft gebeugter Hand nach der Tür zeigend und einem süßen »Eh bien« die Damen ein, dem Virtuosen näher zu treten. Auch Julie war aufgestanden und schritt langsam nach dem Nebenzimmer. Ihre ganze Gestalt hat etwas Fremdartiges angenommen, sie schien mir größer, herausgeformter, in fast üppiger Schönheit als sonst. Der besondere Schnitt ihres weißen, faltenreichen Kleides, Brust, Schulter und Nacken nur halb verhüllend, mit weiten, bauschigen, bis an die Ellbogen reichenden Ärmeln, das vorn an der Stirn gescheitelte, hinten in vielen Flechten sonderbar heraufgenestelte Haar, gab ihr etwas Altertümliches. Sie war beinahe anzusehen wie die Jungfrauen auf den Gemälden von Mieris. Und doch auch wieder war es mir, als habe ich irgendwo deutlich mit hellen Augen das Wesen gesehen, in das Julie verwandelt. Sie hatte die Handschuhe herabgezogen, und selbst die künstlichen, um die Handgelenke gewundenen Armgehänge fehlten nicht, um durch die völlige Gleichheit der Tracht jene dunkle Erinnerung immer lebendiger und farbiger hervorzurufen. Julie wandte sich, ehe sie in das Nebenzimmer trat, nach mir herum, und es war mir, als sei das engelschöne, jugendlich anmutige Gesicht verzerrt zum höhnenden Spott. Etwas Entsetzliches, Grauenvolles regte sich in mir, wie ein alle Nerven durchzuckender Krampf. »Oh, er spielt himmlisch«, lispelte eine durch süßen Tee begeisterte Demoiselle, »und ich weiß selbst nicht, wie es kam, dass ihr Arm in dem meinigen hing und ich sie oder vielmehr sie mich in das Nebenzimmer führte.« Berger ließ gerade den wildesten Orkan daherbrausen, wie donnernde Meereswellen stiegen und sanken, die mächtigen Akkorde, das tat mir wohl. Da stand Julie neben mir und sprach mit süßerer, lieblicherer Stimme als je. »Ich wollte, du säßest am Flügel und sängest milder von vergangener Lust und Hoffnung.« Der Feind war von mir gewichen, und in dem einzigen Namen Julie wollte ich alle Himmelsseligkeit aussprechen, die in mich gekommen. Alle dazwischentretende Personen hatten sie aber von mir entfernt. Sie vermied mich nun sichtlich, aber es gelang mir, bald ihr Kleid zu berühren, bald dicht bei ihr ihren Hauch einzuatmen, und mir ging in tausend blinkenden Farben die vergangene Frühlingszeit auf. Berger hatte den Orkan ausbrausen lassen, der Himmel war hell geworden, wie kleine goldene Morgenwölkchen zogen liebliche Melodien daher und verschwebten im Pianissimo. Dem Virtuosen wurde reichlich verdienter Beifall zuteil, die Gesellschaft wogte durcheinander, und so kam es, dass ich unversehens dicht vor Julien stand. Der Geist wurde mächtiger in mir, ich wollte sie festhalten, sie umfassen im wahnsinnigen Schmerz der Liebe, aber das verfluchte Gesicht eines geschäftigen Bedienten drängte sich zwischen uns hinein, der, einen großen Präsentierteller hinhaltend, recht widrig rief, »Befehlen Sie?« In der Mitte der mit dampfendem Punsch gefüllten Gläser stand ein zierlich geschliffener Pokal, voll desselben Getränkes, wie es schien. Wie der unter die gewöhnlichen Gläser kam, weiß jener am besten, den ich allmählich kennenlerne. Er macht, wie der Clemens im Octavian daherschreitend, mit einem Fuß einen angenehmen Schnörkel und liebt ungemein rote Mäntelchen und rote Federn. Diesen fein geschliffenen und seltsam blinkenden Pokal nahm Julie und bot ihn mir dar, sprechend, »Nimmst du denn noch so gern wie sonst das Glas aus meiner Hand?« »Julia, Julia«, seufzte ich auf. Den Pokal erfassend, berührte ich ihre zarten Finger, elektrische Feuerstrahlen blitzten durch alle Pulse und Adern. Ich trank und trank. Es war mir, als knisterten und leckten kleine blaue Flämmchen um Glas und Lippe. Geleert ward der Pokal, und ich weiß selbst nicht, wie es kam, dass ich in dem nur von einer Alabasterlampe erleuchteten Kabinett auf der Ottomane saß. Julie, Julie neben mir, kindlich und fromm mich anblickend wie sonst. Berger war aufs Neue am Flügel, er spielte das Andante aus Mozarts sublimer S-Dur-Sinfonie, und auf den Schwanenfittichen des Gesanges regte und erhob sich alle Liebe und Lust meines höchsten Sonnenlebens. Ja, es war Julie, Julie selbst, engelschön und mild. Unser Gespräch, sehnsüchtige Liebesklage, mehr Blick als Wort, ihre Hand ruhte in der meinigen. Nun lasse ich dich nimmer, deine Liebe ist der Funke, der in mir glüht, höheres Leben in Kunst und Poesie entzündend, ohne dich, ohne deine Liebe alles tot und starr. Aber bist du denn nicht auch gekommen, damit du mein bleibest immer da? In dem Augenblick schwankte eine tölpische, spinnbeinigte Figur mit herausstehenden Froschaugen herein und rief, recht widrig kreischend und dämisch lachend, »Wo der Tausend ist denn meine Frau geblieben?« Julie stand auf und sprach mit fremder Stimme, »Wollen wir nicht zur Gesellschaft gehen? Mein Mann sucht mich.« »Sie waren recht amüsant, mein Lieber, immer noch bei Laune wie vormals. Menagieren Sie sich nur im Trinken.« Und der spinnenbeinigte Kleinmeister griff nach ihrer Hand. Sie folgte ihm lachend in den Saal. »Auf ewig verloren«, schrie ich auf. »Ja, gewiss, Codille, Liebster«, meckerte eine lombre spielende Bestie. »Hinaus, hinaus rannte ich in die stürmische Nacht.« Zweitens. Die Gesellschaft im Keller. Unter den Linden auf und ab zu wandeln mag sonst ganz angenehm sein, nur nicht in der Silvesternacht bei tüchtigem Frost und Schneegestöber. Das fühlte ich barköpfiger und unbemäntelter doch zuletzt, als durch die Fieberglut Eisschauer fuhren. Dort ging es über die Opernbrücke bei dem Schlosse vorbei. Ich bog ein, lief über die Schleusenbrücke bei der Münze vorüber. Ich war in der Jägerstraße, dicht am Thiermannschen Laden. Da brannten freundliche Lichter in den Zimmern. Schon wollte ich hinein, weil zu sehr mich fror und ich nach einem tüchtigen Schluck starken Getränkes durstete. Eben strömte eine Gesellschaft in heller Fröhlichkeit heraus. Sie sprachen von prächtigen Austern und dem guten Alfer Wein. »Recht hatte jener doch«, rief einer von ihnen, wie ich beim Laternenschein bemerkte, ein stattlicher Ulanenoffizier, »recht hatte jener doch, der voriges Jahr in Mainz auf die verfluchten Kerle schimpfte, welche anno 1794 durchaus nicht mit dem Eifer herausrücken wollten.« Alle lachten aus voller Kehle. Unwillkürlich war ich einige Schritte weitergekommen. Ich blieb vor einem Keller stehen, aus dem ein einsames Licht herausstrahlte. Fühlte sich der shakespearesche Heinrich nicht einmal so ermattet und demütig, dass ihm die arme Kreatur Dünnbier in den Sinn kam? In der Tat, mir geschah Gleiches. Meine Zunge lechzte nach einer Flasche guten englischen Biers. Schnell fuhr ich in den Keller hinein. »Was beliebt?« kam mir der Wirt freundlich die Mütze rückend entgegen. Ich forderte eine Flasche guten englischen Biers nebst einer tüchtigen Pfeife guten Tabaks und befand mich bald in solch einem sublimen Philistrismus, vor dem selbst der Teufel Respekt hatte und von mir abließ. »O Justizrat, hättest du mich gesehen, wie ich aus deinem hellen Teezimmer herabgestiegen war, in den dunklen Bierkeller, du hättest dich mit recht stolzer, verächtlicher Miene von mir abgewendet und gemurmelt. Ist es denn ein Wunder, dass ein solcher Mensch die zierlichsten Jabots ruiniert?« Ich mochte ohne Hut und Mantel den Leuten etwas verwunderlich vorkommen. Dem Manne schwebte eine Frage auf den Lippen. Da pochte es ans Fenster und eine Stimme rief herab, macht auf, ich bin da!« Der Wirt lief hinaus und trat bald wieder herein, zwei brennende Lichter hoch in den Händen tragend, ihm folgte ein sehr langer, schlanker Mann. In der niedrigen Tür vergaß er sich zu bücken und stieß sich den Kopf recht derb. Eine barettartige, schwarze Mütze, die er trug, verhinderte jedoch Beschädigung. Er drückte sich auf ganz eigene Weise der Wand entlang und setzte sich mir gegenüber, indem die Lichter auf den Tisch gestellt wurden. Man hätte beinahe von ihm sagen können, dass er vornehm und unzufrieden aussähe. Er forderte verdrießlich Bier und Pfeife und erregte mit wenigen Zügen einen solchen Dampf, dass wir bald in einer Wolke schwammen. Übrigens hatte sein Gesicht so etwas Charakteristisches und Anziehendes, dass ich ihn trotz seines finstern Wesens sogleich lieb gewann. Die schwarzen, reichen Haare trug er gescheitelt und von beiden Seiten in vielen kleinen Locken herabhängend, so dass er den Bildern von Rubens glich. Als er den großen Mantelkragen abgeworfen, sah ich, dass er in eine schwarze Kurtka mit vielen Schnüren gekleidet war. Sehr fiel mir aber auf, dass er über die Stiefeln zierliche Pantoffeln gezogen hatte. Ich wurde das gewahr, als er die Pfeife ausklopfte, die er in 5 Minuten ausgeraucht. Unser Gespräch wollte nicht recht vonstatten gehen, der Fremde schien sehr mit allerlei seltenen Pflanzen beschäftigt, die er aus einer Kapsel genommen hatte und wohlgefällig betrachtete. Ich bezeigte ihm meine Verwunderung über die schönen Gewächse und fragte, da sie ganz frisch gepflückt zu sein schienen, ob er vielleicht im Botanischen Garten oder bei Boucher gewesen. Er lächelte ziemlich seltsam und antwortete, »Botanik scheint nicht eben ihr Fach zu sein, sonst hätten sie nicht so...« Er stockte, ich lispelte kleinlaut, »albern?« »Gefragt«, setzte er treuherzig hinzu. »Sie würden«, fuhr er fort, »auf den ersten Blick Alpenpflanzen erkannt haben, und zwar, wie sie auf dem Chimborazo wachsen.« Die letzten Worte sagte der Fremde leise vor sich hin, und du kannst denken, dass mir dabei gar wunderlich zumute wurde. Jede Frage erstarb mir auf den Lippen, aber immer mehr regte sich eine Ahnung in meinem Innern, und es war mir, als habe ich den Fremden nicht sowohl oft gesehen, als oft gedacht. Da pochte es aufs Neue ans Fenster, der Wirt öffnete die Tür und eine Stimme rief, »Seid so gut, euren Spiegel zu verhängen.« »Aha«, sagte der Wirt, »da kommt noch recht spät der General Suwarow.« Der Wirt verhängte den Spiegel und nun sprang mit einer täppischen Geschwindigkeit, schwerfällig hurtig, möchte ich sagen, ein kleiner Dürrermann herein, in einem Mantel von ganz seltsam bräunlicher Farbe, der, indem der Mann in der Stube herumhüpfte, in vielen Falten und Fältchen auf ganz eigene Weise um den Körper wehte, so dass es im Schein der Lichter beinahe anzusehen war, als führen viele Gestalten aus und ineinander, wie bei den Enslerschen Phantasmagorien. Dabei rieb er die in den weiten Ärmeln versteckten Hände und rief, »Kalt, kalt, oh wie kalt! In Italia ist es anders, anders!« Endlich setzte er sich zwischen mir und dem Großen, sprechend, »Das ist ein entsetzlicher Dampf, Tabak gegen Tabak, hätte ich nur eine Prise!« Ich trug die spiegelblank geschliffene Stahldose in der Tasche, die du mir einst schenktest. Die zog ich gleich heraus und wollte dem Kleinen Tabak anbieten. Kaum erblickte er die, als er mit beiden Händen darauf zufuhr und sie wegstoßend rief: »Weg! Weg mit dem abscheulichen Spiegel!« Seine Stimme hatte etwas Entsetzliches, und als ich ihn verwundert ansah, war er ein anderer geworden. Mit einem gemütlichen, jugendlichen Gesicht sprang der Kleine herein, aber nun starrte mich das totenblasse, welke, eingefurchte Antlitz eines Greises mit hohlen Augen an. Voll Entsetzen rückte ich hin zum Großen. »Ums Himmels willen, schauen Sie doch«, wollte ich rufen, aber der Große nahm an allem keinen Anteil, sondern war ganz vertieft in seine Chimborazo-Pflanzen. Und in dem Augenblick forderte der Kleine: »Wein des Nordens«, wie er sich preziös ausdrückte. Nach und nach wurde das Gespräch lebendiger. Der Kleine war mir zwar sehr unheimlich, aber der Große wusste über geringfügig scheinende Dinge recht viel Tiefes und Ergötzliches zu sagen, unerachtet er mit dem Ausdruck zu kämpfen schien, manchmal auch wohl ein ungehöriges Wort einmischte, das aber oft der Sache eben eine drollige Originalität gab. Und so milderte er, mit meinem Inneren sich immer mehr befreundend, den üblen Eindruck des Kleinen. Dieser schien wie von lauten Springfedern getrieben, denn er rückte auf dem Stuhle hin und her, gestikulierte viel mit den Händen und wohl rieselte mir ein Eisstrom durch die Haare über den Rücken, wenn ich es deutlich bemerkte, dass er wie aus zwei verschiedenen Gesichtern heraussah. Vorzüglich blickte er oft den Großen, dessen bequeme Ruhe sonderbar gegen des Kleinen Beweglichkeit abstach, mit dem alten Gesicht an, wiewohl nicht so entsetzlich als zuvor mich. In dem Maskenspiel des irdischen Lebens sieht oft der innere Geist mit leuchtenden Augen aus der Larve heraus, das Verwandte erkennend, und so mag es geschehen sein, dass wir drei absonderliche Menschen im Keller uns auch so angeschaut und erkannt hatten. Unser Gespräch fiel in jenen Humor, der nur aus dem tief bis auf den Tod verletzten Gemüte kommt. »Das hat auch seinen Haken«, sagte der Große. »Ach Gott«, fiel ich ein, »wie viele Haken hat der Teufel überall für uns eingeschlagen, in Zimmerwänden, Lauben, Rosenhecken, woran vorbeistreifen wir etwas von unserem teuren Selbst hängen lassen? Es scheint, Verehrte, als ob uns allen auf diese Weise schon etwas abhanden gekommen, wiewohl mir diese Nacht vorzüglich Hut und Mantel fehlte. Beides hängt an einem Haken in des Justizrats Vorzimmer, wie Sie wissen.« Der Kleine und der Große fuhren sichtlich auf, als träfe sie unversehens ein Schlag. Der Kleine schaute mich recht hässlich mit seinem alten Gesichte an, sprang aber gleich auf einen Stuhl und zog das Tuch fester über den Spiegel, während der Große sorgfältig die Lichter putzte. Das Gespräch lebte mühsam wieder auf. Man erwähnte eines jungen wackern Malers namens Philipp und des Bildes einer Prinzessin, das er mit dem Geist der Liebe und dem frommen Sehnen nach dem Höchsten, wie der Herren tiefer heiliger Sinn es ihm entzündet, vollendet hatte. »Zum Sprechen ähnlich und doch kein Porträt, sondern ein Bild«, meinte der Große. »Es ist so ganz wahr«, sprach ich, »man möchte sagen, wie aus dem Spiegel gestohlen.« Da sprang der Kleine wild auf, mit dem alten Gesicht und funkelnden Augen mich anstarrend, schrie er: »Das ist albern, das ist toll! Wer vermag, aus dem Spiegel Bilder zu stehlen? Wer vermag das? Meinst du vielleicht der Teufel? Ho, ho, Brüder, der zerbricht das Glas mit der tölpischen Kralle, und die feinen, weißen Hände des Frauenbildes werden auch wund und bluten. Albern ist das! Heißer, zeig mir das Spiegelbild, das gestohlene Spiegelbild, und ich mache dir den Meistersprung von tausend Kelafter hinab, du betrübter Bursche!« Der Große erhob sich, schritt auf den Kleinen los und sprach: »Mache er sich nicht so unnütz, mein Freund, sonst wird er die Treppe hinaufgeworfen. Es mag wohl miserabel aussehen mit seinem eigenen Spiegelbilde.« »Ha, ha, ha, ha«, lachte und kreischte der Kleine in tollem Hohn. »Ha, ha, meinst du? Meinst du? Hab ich doch meinen schönen Schlagschatten, oder jämmerlicher Geselle, hab ich doch meinen Schlagschatten!« Und damit sprang er fort, noch draußen hörten wir ihn recht hämisch meckern und lachen. »Hab ich doch meinen Schlagschatten!« Der Große war wie vernichtet, totenbleich in den Stuhl zurückgesunken. Er hatte den Kopf in beide Hände gestützt und aus der tiefsten Brust atmete schwer ein Seufzer auf. »Was ist Ihnen?« fragte ich teilnehmend. »Oh, mein Herr«, erwiderte der Große, »jener böse Mensch, der uns so feindselig erschien, der mich bis hierher, bis in meine Normalkneipe verfolgte, wo ich sonst einsam blieb, da höchstens nur etwa ein Erdgeist unter dem Tisch aufduckte und Brotkrümchen naschte. Jener böse Mensch hat mich zurückgeführt in mein tiefstes Elend. Ach, verloren, unwiederbringlich verloren, habe ich meinen... Leben Sie wohl!« Er stand auf und schritt mitten durch die Stube zur Tür hinaus. Alles blieb hell um ihn. Er warf keinen Schlagschatten. Voll Entzücken rannte ich nach. »Peter Schlemihl! Peter Schlemihl!« rief ich freudig. Aber der hatte die Pantoffeln weggeworfen. Ich sah, wie er über den Gendarmsturm hinwegschritt und in der Nacht verschwand. Als ich in den Keller zurück wollte, warf mir der Wirt die Tür vor der Nase zu, sprechend: »Vor solchen Gästen bewahre mich der liebe Herr Gott!« Drittens: Erscheinungen. Herr Mathieu ist mein guter Freund und sein Türsteher ein wachsamer Mann. Der machte mir gleich auf, als ich im goldenen Adler an der Hausklingel zog. Ich erklärte, wie ich mich aus einer Gesellschaft fortgeschlichen ohne Hut und Mantel, im Letztern stecke aber mein Hausschlüssel und die taube Aufwärterin herauszupochen sei unmöglich. Der freundliche Mann, den Türsteher meine ich, öffnete ein Zimmer, stellte die Lichter hin und wünschte mir eine gute Nacht. Der schöne breite Spiegel war verhängt. Ich weiß selbst nicht, wie ich darauf kam, das Tuch herabzuziehen und beide Lichter auf den Spiegeltisch zu setzen. Ich fand mich, da ich in den Spiegel schaute, so blass und entstellt, dass ich mich kaum selbst wiedererkannte. Es war mir, als schwebe auf des Spiegels tiefstem Hintergrunde eine dunkle Gestalt hervor. So wie ich fester und fester Blick und Sinn darauf richtete, entwickelten sich in seltsam magischen Schimmer deutlicher die Züge eines holden Frauenbildes. Ich erkannte Julien. Von inbrünstiger Liebe und Sehnsucht befangen, seufzte ich laut auf. »Julia, Julia!« Da stöhnte und ächzte es hinter den Gardinen eines Bettes in des Zimmers äußerster Ecke. Ich horchte auf, immer ängstlicher wurde das Stöhnen. Juliens Bild war verschwunden. Entschlossen ergriff ich ein Licht, riss die Gardinen des Bettes rasch auf und schaute hinein. Wie kann ich dir denn das Gefühl beschreiben, das mich durchbebte, als ich den Kleinen erblickte, der mit dem jugendlichen, wie wohl schmerzlich verzogenen Gesicht dalag und im Schlaf recht aufs tiefster Brust aufseufzte? »Giulietta, Giulietta!« Der Name fiel zündend in mein Inneres. Das Grauen war von mir gewichen. Ich fasste und rüttelte den Kleinen recht derb, rufend: »He, guter Freund, wie kommen Sie in mein Zimmer? Erwachen Sie und scheren Sie sich gefälligst zum Teufel!« Der Kleine schlug die Augen auf und blickte mich mit dunklen Blicken an. »Das war ein böser Traum«, sprach er. »Dank sei Ihnen, dass Sie mich weckten.« Die Worte klangen nur wie leise Seufzer. Ich weiß nicht, wie es kam, dass der Kleine mir jetzt ganz anders erschien, ja, dass der Schmerz, von dem er ergriffen, in mein eigenes Inneres drang und all mein Zorn in tiefer Wehmut verging. Weniger Worte bedurfte es nur, um zu erfahren, dass der Türsteher mir aus Versehen dasselbe Zimmer aufgeschlossen, welches der Kleine schon eingenommen hatte, dass ich es also war, der unziemlich eingedrungen den Kleinen aus dem Schlafel aufstörte. »Mein Herr«, sprach der Kleine, »ich mag Ihnen im Keller wohl recht toll und ausgelassen vorgekommen sein. Schieben Sie mein Betragen darauf, dass mich, wie ich nicht leugnen kann, zuweilen ein toller Spuk befängt, der mich aus allen Kreisen des Sittigen und Gehörigen hinaustreibt. Sollte Ihnen denn nicht zuweilen Gleiches widerfahren?« »Ach Gott, ja«, erwiderte ich kleinmütig, »nur noch heute Abend, als ich Julien wiedersah.« »Julia?« krächzte der Kleine mit widriger Stimme, und es zuckte über sein Gesicht hin, das wieder plötzlich alt wurde. »O, lassen Sie mich ruhen! Verhängen Sie doch gütigst den Spiegel, Bester!« Dies sagte er, ganz matt aufs Kissen zurückblickend. »Mein Herr«, sprach ich, »der Name meiner auf ewig verlorenen Liebe scheint seltsame Erinnerungen in Ihnen zu wecken. Auch variieren Sie merklich mit dero angenehmen Gesichtszügen. Doch hoffe ich, mit Ihnen ruhig die Nacht zu verbringen, weshalb ich gleich den Spiegel verhängen und mich ins Bett begeben will.« Der Kleine richtete sich auf, sah mich mit überaus milden, gutmütigen Blicken seines Jünglingsgesichtes an, fasste meine Hand und sprach sie leise drückend: »Schlafen Sie ruhig, mein Herr. Ich merke, dass wir Unglücksgefährten sind.« »Sollten Sie auch?« »Julia, Giulietta.« »Nun, dem sei, wie ihm wolle. Sie üben eine unwiderstehliche Gewalt über mich aus. Ich kann nicht anders. Ich muss Ihnen mein tiefstes Geheimnis entdecken. Dann hassen, dann verachten Sie mich.« Mit diesen Worten stand der Kleine langsam auf, hüllte sich in einen weißen, weiten Schlafrock und schlich leise und recht gespensterartig nach dem Spiegel, vor den er sich hinstellte. Ach, rein und klar warf der Spiegel die beiden Lichter, die Gegenstände im Zimmer, mich selbst zurück. Die Gestalt des Kleinen war nicht zu sehen im Spiegel. Kein Strahl reflektierte sein dicht herabgebogenes Gesicht. Er wandte sich zu mir, die tiefste Verzweiflung in den Mienen. Er drückte meine Hände. »Sie kennen nun mein grenzenloses Elend«, sprach er. »Schlemiel, die reine gute Seele, ist beneidenswert gegen mich Verworfenen.« Leichtsinnig verkaufte er seinen Schlagschatten. »Aber ich gab mein Spiegelbild ihr. Ihr! Oh, oh, oh!« So tief aufstöhnend, die Hände vor die Augen gedrückt, wankte der Kleine nach dem Bette, in das er sich schnell warf. Erstarrt blieb ich stehen. Argwohn, Verachtung, Grauen, Teilnahme, Mitleiden. Ich weiß selbst nicht, was ich alles für und wider den Kleinen in meiner Brust regte. Der Kleine fing indes bald an, so anmutig und melodiös zu schnarchen, dass ich der narkotischen Kraft dieser Töne nicht widerstehen konnte. Schnell verhing ich den Spiegel, löschte die Lichter aus, warf mich so wie der Kleine ins Bett und fiel bald in tiefen Schlaf. Es mochte wohl schon Morgen sein, als ein blendender Schimmer mich weckte. Ich schlug die Augen auf und erblickte den Kleinen, der im weißen Schlafrock, die Nachtmütze auf dem Kopf, den Rücken mir zugewendet am Tische saß und bei beiden angezündeten Lichtern emsig schrieb. Er sah recht spukhaft aus, mir wandelte ein Grauen an. Der Traum erfasste mich plötzlich und trug mich wieder zum Justizrat, wo ich neben Julien auf der Ottomane saß. Doch bald war es mir, als sei die ganze Gesellschaft eine spaßhafte Weihnachtsausstellung bei Fuchs, Weide, Schoch oder sonst, der Justizrat eine zierliche Figur von Tragant mit postpapiernem Jabot. Höher und höher wurden die Bäume und Rosenbüsche. Julie stand auf und reichte mir den kristallenen Pokal, aus dem blaue Flammen emporleckten. Da zog es mich am Arm, der Kleine stand hinter mir mit dem alten Gesicht und lispelte, »Trink nicht, trink nicht! Sieh sie doch recht an! Hast du sie nicht schon gesehen auf den Warnungstafeln von Bruegel, von Callot oder von Rembrandt?« Mir schauerte vor Julien, denn freilich war sie nicht in ihrem faltenreichen Gewande mit den bauschigen Ärmeln, in ihrem Haarschmuck so anzusehen wie die von höllischen Untieren umgebenen lockenden Jungfrauen auf den Bildern jener Meister. »Warum fürchtest du dich denn?« sprach Julie. »Ich habe dich und dein Spiegelbild doch ganz und gar.« Ich ergriff den Pokal, aber der Kleine hüpfte wie ein Eichhörnchen auf meine Schultern und wehte mit dem Schweife in die Flammen, widrig quiekend, »Trink nicht, trink nicht!« Doch nun wurden alle Zuckerfiguren der Ausstellung lebendig und bewegten komisch die Händchen und Füßchen. Der tragantne Justizrat trippelte auf mich zu und rief mit einem ganz feinen Stimmchen, »Warum der ganze Rumor, mein Bester? Warum der ganze Rumor? Stellen Sie sich doch nur auf Ihre lieben Füße, denn schon lange bemerke ich, dass Sie in den Lüften über Stühle und Tische hinwegschreiten.« Der Kleine war verschwunden. Julie hatte nicht mehr den Pokal in der Hand. »Warum wolltest du denn nicht trinken?« sprach sie. »War denn die reine, herrliche Flamme, die dir aus dem Pokal entgegenstrahlte, nicht der Kuss, wie du ihn einst von mir empfingst?« Ich wollte sie an mich drücken. Schlemiel trat aber dazwischen, sprechend, »Das ist Mina, die den Raskal geheiratet.« Er hatte einige Zuckerfiguren getreten, die ächzten sehr. Aber bald vermehrten diese sich zu Hunderten und Tausenden und trippelten um mich her und an mir herauf in bunten, hässlichen Gewimmel und umsummten mich wie ein Bienenschwarm. Der tragantene Justizrat hatte sich bis zur Halsbinde heraufgeschwungen, die zog er immer fester und fester an. »Verdammter tragantner Justizrat!« schrie ich laut und fuhr auf aus dem Schlafe. Es war heller, lichter Tag, schon 11 Uhr mittags. Das ganze Ding mit dem Kleinen war auch wohl nur ein lebhafter Traum, dachte ich eben, als der mit dem Frühstück eintretende Kellner mir sagte, dass der fremde Herr, der mit mir in einem Zimmer geschlafen, am frühen Morgen abgereist sei und sich mir sehr empfehlen lasse. Auf dem Tische, an dem nachts der spukhafte Kleine saß, fand ich ein frisch beschriebenes Blatt, dessen Inhalt ich dir mitteile, da es unbezweifelt des Kleinen wundersame Geschichte ist. Viertens. Die Geschichte vom verlorenen Spiegelbilde. Endlich war es doch so weit gekommen, dass Erasmus Spieker den Wunsch, den er sein Leben lang im Herzen genährt, erfüllen konnte. Mit frohem Herzen und wohlgefülltem Beutel setzte er sich in den Wagen, um die nördliche Heimat zu verlassen und nach dem schönen, warmen Weltschland zu reisen. Die liebe, fromme Hausfrau vergoss 1000 Tränen. Sie hob den kleinen Rasmus, nachdem sie ihm Nase und Mund sorgfältig geputzt, in den Wagen hinein, damit der Vater zum Abschiede ihn noch sehr küsse. »Lebe wohl, mein lieber Erasmus Spicker«, sprach die Frau schluchzend, »das Haus will ich dir gut bewahren. Denke fein fleißig an mich. Bleibe mir treu und verliere nicht die schöne Reisemütze, wenn du, wie du wohl pflegst, schlafend vom Wagen herausnickst.« Spicker versprach das. In dem schönen Florenz fand Erasmus einige Landsleute, die voll Lebenslust und jugendlichen Muts in den üppigen Genüssen, wie sie das herrliche Land reichlich darbot, schwelgten. Er bewies sich ihnen als ein wackerer Kumpan, und es wurden allerlei ergötzliche Gelage veranstaltet, denen Spiekers besonders munterer Geist und das Talent, dem tollen Ausgelassenen das Sinnige beizufügen, einen eigenen Schwung gaben. So kam es denn, dass die jungen Leute, Erasmus erst 27 Jahre alt, war wohl dazu zu rechnen, einmal zur Nachtzeit in eines herrlichen, duftenden Gartens erleuchteten Boskett ein gar fröhliches Fest begingen. Jeder, nur nicht Erasmus, hatte eine liebliche Donna mitgebracht. Die Männer gingen in zierlicher altdeutscher Tracht, die Frauen waren in bunten, leuchtenden Gewändern, jede auf andere Art, ganz fantastisch gekleidet, so daß sie erschienen wie liebliche, wandelnde Blumen. Hatte diese oder jene zu dem Saitengelispel der Mandolinen ein italienisches Liebeslied gesungen, so stimmten die Männer unter dem lustigen Geklingel der mit Syrakuser gefüllten Gläser einen kräftigen deutschen Rundgesang an. Ist ja doch Italien das Land der Liebe. Der Abendwind säuselte wie in sehnsüchtigen Seufzern, wie Liebeslaute durchwallten die Orange- und Jasmindüfte das Boskett, sich mischend in das lose, neckhafte Spiel, das die holden Frauenbilder, all die kleinen, zarten Buffonerien, wie sie nur den italienischen Weibern eigen, aufbietend begonnen hatten. Immer reger und lauter wurde die Lust. Friedrich, der glühendste vor allen, stand auf, mit einem Arm hatte er seine Donna umschlungen, und das mit perlenen Syrakuser gefüllte Glas mit der anderen Hand hochschwingend, rief er, »Wo ist denn Himmelslust und Seligkeit zu finden als bei euch, ihr holden, herrlichen, italienischen Frauen? Ihr seid ja die Liebe selbst!« »Aber du, Erasmus«, fuhr er fort, sich zu Spicker wendend, »scheinst das nicht sonderlich zu fühlen, denn nicht allein, dass du aller Verabredung, Ordnung und Sitte entgegen keine Donner zu unserem Feste geladen hast, so bist du auch heute so trübe und in dich gekehrt, dass, hättest du nicht wenigstens tapfer getrunken und gesungen, ich glauben würde, du seist mit einem Mal ein langweiliger Melancholikus geworden.« »Ich muß dir gestehen, Friedrich«, erwiderte Erasmus, »dass ich mich auf die Weise nun einmal nicht freuen kann. Du weißt ja, dass ich eine liebe, fromme Hausfrau zurückgelassen habe, die ich recht aus tiefer Seele liebe, und an der ich ja offenbar einen Verrat beginge, wenn ich im losen Spiel auch nur für einen Abend mir eine Donna wählte. Mit euch unbeweibten Jünglingen ist das ein anderes, aber ich als Familienvater«, die Jünglinge lachten hell auf, da Erasmus bei dem Worte Familienvater sich bemühte, das jugendliche, gemütliche Gesicht in ernste Falten zu ziehen, welches denn eben sehr possierlich herauskam. Friedrichs Donna ließ sich das, was Erasmus deutsch gesprochen, in das Italienische übersetzen, dann wandte sie sich ernsten Blickes zu Erasmus und sprach, mit aufgehobenem Finger leise drohend, »Du kalter, kalter Deutscher! Verwahre dich wohl, noch hast du Giulietta nicht gesehen!« In dem Augenblick rauschte es beim Eingange des Bosketts, und aus dunkler Nacht trat in den lichten Kerzenschimmer hinein ein wunderherrliches Frauenbild. Das weiße, Busen, Schultern und Nacken nur halb verhüllende Gewand mit bauschigen, bis an die Ellbogen streifenden Ärmeln floss in reichen, breiten Falten herab, die Haare vorn an der Stirn gescheitelt, hinten in vielen Flechten heraufgenestelt. Goldene Ketten um den Hals, reiche Armbänder um die Handgelenke geschlungen, vollendeten den altertümlichen Putz der Jungfrau, die anzusehen war, als wandle ein Frauenbild von Rubens oder dem zierlichen Miris daher. »Giulietta«, riefen die Mädchen voll Erstaunen. Giulietta, deren Engels Schönheit alle überstrahlte, sprach mit süßer, lieblicher Stimme, »Lasst mich doch teilnehmen an eurem schönen Fest, ihr wackern deutschen Jünglinge. Ich will hin zu jenem dort, der unter euch ist, so ohne Lust und ohne Liebe.« Damit wandelte sie in hoher Anmut zum Erasmus und setzte sich auf den Sessel, der neben ihm leer geblieben, da man vorausgesetzt hatte, dass auch er eine Donna mitbringen werde. Die Mädchen lispelten untereinander, »Seht, oh seht, wie Giulietta heute wieder so schön ist!« Und die Jünglinge sprachen, »Was ist denn das mit dem Erasmus? Er hat ja die Schönste gewonnen und uns nur wohl verhöhnt. Dem Erasmus war bei dem ersten Blick, den er auf Giulietta warf, so ganz besonders zumute geworden, dass er selbst nicht wusste, was sich denn so gewaltsam in seinem Inneren regte. Als sie sich ihm näherte, fasste ihn eine fremde Gewalt und drückte seine Brust zusammen, dass sein Atem stockte. Das Auge fest geheftet auf Giulietta, mit erstarrten Lippen saß er da und konnte kein Wort hervorbringen, als die Jünglinge laut Giuliettas Anmut und Schönheit priesen. Giulietta nahm einen vollgeschenkten Pokal und stand auf, ihm dem Erasmus freundlich darreichend. Da ergriff er den Pokal, Giuliettas zarte Finger leise berührend. Er trank, Glut strömte durch seine Adern. Da fragte Giulietta scherzend, »Soll ich denn eure Donna sein?« Aber Erasmus warf sich wie im Wahnsinn vor Giulietta nieder, drückte ihre beiden Hände an seine Brust und rief, »Ja, du bist es, dich habe ich geliebt immer da, dich, du Engelsbild! Dich habe ich geschaut in meinen Träumen, du bist mein Glück, meine Seligkeit, mein höheres Leben!« Alle glaubten, der Wein sei dem Erasmus zu Kopf gestiegen, denn so hatten sie ihn nie gesehen, er schien ein anderer worden. »Ja, du, du bist mein Leben, du flammst in mir mit verzehrender Glut!« »Lass mich untergehen, untergehen, nur in dir, nur du will ich sein.« So schrie Erasmus, aber Giulietta nahm ihn sanft in die Arme. Ruhiger geworden, setzte er sich an ihre Seite, und bald begann wieder das heitere Liebesspiel in munteren Scherzen und Liedern, das durch Giulietta und Erasmus unterbrochen wurden. Wenn Giulietta sang, war es, als gingen aus tiefster Brust Himmelstöne hervor, nie gekannte, nur geahnte Lust in allen entzündend. Ihre volle, wunderbare Kristallstimme trug eine geheimnisvolle Glut in sich, die jedes Gemüt ganz und gar befing. Fester hielt jeder Jüngling seine Donna umschlungen, und feuriger strahlte Aug in Auge. Schon verkündete ein roter Schimmer den Anbruch der Morgenröte, da riet Giulietta das Fest zu enden. Es geschah. Erasmus schickte sich an, Giulietta zu begleiten, sie schlug das ab und bezeichnete ihm das Haus, wo er sie künftig finden könne. Während des teutschen Rundgesanges, den die Jünglinge noch zum Beschluss des Festes anstimmten, war Giulietta aus dem Boskett verschwunden. Man sah sie hinter zwei Bedienten, die mit Fackeln voranschritten, durch einen fernen Laubgang wandeln. Erasmus wagte nicht, ihr zu folgen. Die Jünglinge nahmen nun jeder seine Donna unter den Arm und schritten in voller, heller Lust von dannen. Ganz verstört und im Inneren zerrissen von Sehnsucht und Liebesqual, folgte ihnen endlich Erasmus, dem sein kleiner Diener mit der Fackel vorleuchtete. So ging er, da die Freunde ihn verlassen, durch eine entlegene Straße, die nach seiner Wohnung führte. Die Morgenröte war hoch heraufgestiegen, der Diener stieß die Fackel auf dem Steinpflaster aus, aber in dem aufsprühenden Funken stand plötzlich eine seltsame Figur vor Erasmus, ein langer, dürrer Mann mit spitzer Habichtsnase, funkelnden Augen, hämisch verzogenem Munde, im feuerroten Rock mit strahlenden Stahlknöpfen. Der lachte und rief mit unangenehm gellender Stimme, »Ho, ho! Ihr seid wohl aus einem alten Bilderbuch herausgestiegen mit eurem Mantel, eurem geschlitzten Wams und eurem Federnbarett. Ihr seht recht schnackig aus, Herr Erasmus, aber wollt ihr denn auf der Straße der Leute Spott werden? Kehrt doch nur ruhig zurück in euren Pergamentband.« »Was geht euch meine Kleidung an?« sprach Erasmus verdrießlich und wollte, den roten Kerl beiseite schiebend, vorübergehen. Der schrie ihm nach, »Nun, nun, eilt nur nicht so. Zu Giulietta kommt ihr doch jetzt gleich nicht hin.« Erasmus drehte sich rasch um. »Was sprecht ihr von Giulietta?« rief er mit wilder Stimme, den roten Kerl bei der Brust packend. Der wandte sich aber pfeilschnell und war, ehe sich's Erasmus versah, verschwunden. Erasmus blieb ganz verblüfft stehen mit dem Stahlknopf in der Hand, den er dem Roten abgerissen. »Das war der Wunderdoktor, Signor Dapertutto. Was der nur von euch wollte?« sprach der Diener. Aber dem Erasmus wandelte ein Grauen an, er eilte, sein Haus zu erreichen. Giulietta empfing den Erasmus mit all der wunderbaren Anmut und Freundlichkeit, die ihr eigen. Der wahnsinnigen Leidenschaft, die den Erasmus entflammt, setzte sie ein mildes, gleichmütiges Betragen entgegen. Nur dann und wann funkelten ihre Augen höher auf, und Erasmus fühlte, wie leise Schauer aus dem Innersten heraus ihn durchbebten, wenn sie manchmal ihn mit einem recht seltsamen Blicke traf. Nie sagte sie ihm, dass sie ihn liebe, aber ihre ganze Art und Weise, mit ihm umzugehen, ließ es ihn deutlich ahnen, und so kam es, dass immer festere und festere Bande ihn umstrickten. Ein wahres Sonnenleben ging ihm auf. Die Freunde sah er selten, da Giulietta ihn in andere, fremde Gesellschaft eingeführt. Einst begegnete ihm Friedrich, der ließ ihn nicht los, und als der Erasmus durch manche Erinnerung an sein Vaterland und an sein Haus recht mild und weich geworden, da sagte Friedrich: »Weißt du wohl, Spicker, dass du in recht gefährliche Bekanntschaft geraten bist? Du musst es doch wohl schon gemerkt haben, dass die schöne Giulietta eine der schlauesten Kurtisanen ist, die es je gab. Man trägt sich dabei mit allerlei geheimnisvollen, seltsamen Geschichten, die sie in gar besonderem Lichte erscheinen lassen. Dass sie über die Menschen, wenn sie will, eine unwiderstehliche Macht übt und sie in unauflösliche Bande verstrickt, sehe ich an dir. Du bist ganz und gar verändert. Du bist ganz der verführerischen Giulietta hingegeben. Du denkst nicht mehr an deine liebe, fromme Hausfrau.« Da hielt Erasmus beide Hände vors Gesicht. Er schluchzte laut. Er rief den Namen seiner Frau. Friedrich merkte wohl, wie ein innerer, harter Kampf begonnen. »Spicker«, fuhr er fort, »lass uns schnell abreisen.« »Ja, Friedrich«, rief Spicker heftig. »Du hast recht. Ich weiß nicht, wie mich so finstere, grässliche Ahnungen plötzlich ergreifen. Ich muss fort. Noch heute fort.« Beide Freunde eilten über die Straße. Quer vorüber schritt Signor Dapatuto. Der lachte dem Erasmus ins Gesicht und rief: »Ach, eilt doch nur schnell. Giulietta wartet schon, das Herz voll Sehnsucht, die Augen voll Tränen. Ach, eilt doch.« Erasmus wurde wie vom Blitz getroffen. »Dieser Kerl«, sprach Friedrich, »dieser Ciarlatano ist mir im Grunde der Seele zuwider, und dass er bei Giulietta aus- und eingeht und ihr seine Wunderessenzen verkauft.« »Was«, rief Erasmus, »dieser abscheuliche Kerl bei Giulietta? Bei Giulietta?« »Wo bleibt ihr aber auch so lange? Alles wartet auf euch. Habt ihr denn gar nicht an mich gedacht?« So rief eine sanfte Stimme vom Balkon herab. Es war Giulietta, vor deren Hause die Freunde, ohne es bemerkt zu haben, standen. Mit einem Sprunge war Erasmus im Hause. »Der ist nun einmal hin und nicht mehr zu retten«, sprach Friedrich leise und schlich über die Straße fort. Nie war Giulietta liebenswürdiger gewesen. Sie trug dieselbe Kleidung als damals in dem Garten. Sie strahlte in voller Schönheit und jugendlicher Anmut. Erasmus hatte alles vergessen, was er mit Friedrich gesprochen. Mehr als je riss ihn die höchste Wonne, das höchste Entzücken unwiderstehlich hin. Aber auch noch niemals hatte Giulietta so ohne allen Rückhalt ihm ihre innigste Liebe merken lassen. Nur ihn schien sie zu beachten, nur für ihn zu sein. Auf einer Villa, die Giulietta für den Sommer gemietet, sollte ein Fest gefeiert werden. Man begab sich dahin. In der Gesellschaft befand sich ein junger Italiener von recht hässlicher Gestalt und noch hässlicheren Sitten, der bemühte sich viel um Giulietta und erregte die Eifersucht des Erasmus, der voll Ingrimm sich von den anderen entfernte und einsam in einer Seitenallee des Gartens auf- und abschlich. Giulietta suchte ihn auf. »Was ist dir? Bist du denn nicht ganz mein?« Damit umfing sie ihn mit den zarten Armen und drückte einen Kuss auf seine Lippen. Feuerstrahlen durchblitzten ihn. In rasender Liebeswut drückte er die Geliebte an sich und rief: »Nein, ich lasse dich nicht, und sollte ich untergehen in schmachtvollstem Verderben.« Giulietta lächelte seltsam bei diesen Worten, und ihn traf jener sonderbare Blick, der ihm jederzeit innern Schauer erregte. Sie gingen wieder zur Gesellschaft. Der widrige junge Italiener trat jetzt in die Rolle des Erasmus. Von Eifersucht getrieben, stieß er allerlei spitze beleidigende Reden gegen Teutsche und insbesondere gegen Spicker aus. Der konnte es endlich nicht länger ertragen. Rasch schritt er auf den Italiener los. »Haltet ein«, sprach er, »mit euren nichtswürdigen Sticheleien auf Teutsche und auf mich, sonst werfe ich euch in jenen Teich, und ihr könnt euch im Schwimmen versuchen.« In dem Augenblick blitzte ein Dolch in des Italieners Hand. Da packte Erasmus ihn wütend bei der Kehle und warf ihn nieder. Ein kräftiger Fußtritt ins Genick, und der Italiener gab röchelnd seinen Geist auf. Alles stürzte auf den Erasmus los. Er war ohne Besinnung. Er fühlte sich ergriffen, fortgerissen. Als er wie aus tiefer Betäubung erwachte, lag er in einem kleinen Kabinett zu Giuliettas Füßen, die, das Haupt über ihn herabgebeugt, ihn mit beiden Armen umfasst hielt. »Du böser, böser Teutscher«, sprach sie unendlich sanft und mild. »Welche Angst hast du mir verursacht? Aus der nächsten Gefahr habe ich dich errettet, aber nicht sicher bist du mehr in Florenz, in Italien. Du musst fort, du musst mich, die dich so sehr liebt, verlassen.« Der Gedanke der Trennung zerriss den Erasmus in namenlosem Schmerz und Jammer. »Lass mich bleiben«, schrie er, »ich will ja gern den Tod leiden. Heißt denn Sterben mehr als Leben ohne dich?« Da war es ihm, als rufe eine leise, ferne Stimme schmerzlich seinen Namen. Ach, es war die Stimme der frommen, teutschen Hausfrau. Erasmus verstummte und auf ganz seltsame Weise fragte Giulietta: »Du denkst wohl an ein Weib?« »Ach, Erasmus, du wirst mich nur zu bald vergessen.« »Könnte ich nur ewig und immer da ganz dein sein«, sprach Erasmus. Sie standen gerade vor dem schönen breiten Spiegel, der in der Wand des Kabinetts angebracht war und an dessen beiden Seiten helle Kerzen brannten. Fester, inniger drückte Giulietta den Erasmus an sich, indem sie leise lispelte: »Lass mir dein Spiegelbild, du innig Geliebter, es soll mein und bei mir bleiben immer da.« »Giulietta«, rief Erasmus ganz verwundert, »was meinst du denn, mein Spiegelbild?« Er sah dabei in den Spiegel, der ihn und Giulietta in süßer Liebesumarmung zurückwarf. »Wie kannst du denn mein Spiegelbild behalten?« fuhr er fort, »das mit mir wandelt, überall und aus jedem klaren Wasser, aus jeder hell geschliffenen Fläche mir entgegentritt.« »Nicht einmal«, sprach Giulietta, »nicht einmal diesen Traum deines Ichs, wie aus dem Spiegel hervorschimmert, gönnst du mir, der du sonst mein mit Leib und Leben sein wolltest? Nicht einmal dein unstetes Bild soll bei mir bleiben und mit mir wandeln durch das arme Leben, das nun wohl, da du fliehst, ohne Lust und Liebe bleiben wird?« Die heißen Tränen stürzten der Giulietta aus den schönen dunklen Augen. Da rief Erasmus wahnsinnig vor tötendem Liebesschmerz: »Muss ich denn fort von dir? Muss ich fort? So soll mein Spiegelbild dein bleiben, auf ewig und immer da. Keine Macht! Der Teufel soll es dir nicht entreißen, bis du mich selbst hast mit Seele und Leib.« Giuliettas Küsse brannten wie Feuer auf seinem Munde, als er dies gesprochen. Dann ließ sie ihn los und streckte sehnsuchtsvoll die Arme aus nach dem Spiegel. Erasmus sah, wie sein Bild unabhängig von seinen Bewegungen hervortrat, wie es in Giuliettas Arme glitt, wie es mit ihr im seltsamen Duft verschwand. Allerlei hässliche Stimmen meckerten und lachten in teuflischem Hohn. Erfasst von dem Todeskrampf des tiefsten Entsetzens, sank er bewusstlos zu Boden, aber die fürchterliche Angst, das Grausen riss ihn aus der Betäubung, in dicker, dichter Finsternis taumelte er zur Tür hinaus, die Treppe hinab. Vor dem Hause ergriff man ihn und hob ihn in einen Wagen, der schnell fortrollte. »Dieselben haben sich etwas alteriert, wie es scheint«, sprach der Mann, der sich neben ihn gesetzt hatte, in deutscher Sprache. »Dieselben haben sich etwas alteriert, indessen wird jetzt alles ganz vortrefflich gehen, wenn sie sich nur mir ganz überlassen wollen. Giuliettchen hat schon das ihrige getan und mir sie empfohlen. Sie sind auch ein recht lieber junger Mann und inklinieren erstaunlich zu angenehmen Späßen, wie sie uns, mir und Giuliettchen, sehr behagen. Das war mir ein recht tüchtiger deutscher Tritt in den Nacken. Wie dem Amoroso die Zunge kirschblau zum Halse heraushing, er sah recht possierlich aus, und wie er so krächzte und ächzte und nicht gleich abfahren konnte.« Die Stimme des Mannes war so widrig höhnend, sein Schnickschnack so grässlich, dass die Worte Dolchstichen gleich in des Erasmus' Brust fuhren. »Wer ihr auch sein mögt«, sprach Erasmus, »schweigt, schweigt von der entsetzlichen Tat, die ich bereue.« »Bereuen, bereuen«, erwiderte der Mann, »so bereut ihr auch wohl, dass ihr Giulietta kennengelernt und ihre süße Liebe erworben habt?« »Ach, Giulietta, Giulietta«, seufzte Erasmus. »Nun ja«, fuhr der Mann fort, »so seid ihr nun kindisch, ihr wünscht und wollt, aber alles soll auf gleichem glatten Wege bleiben. Fatal ist es zwar, dass ihr Giulietta habt verlassen müssen, aber doch könnte ich wohl, bliebet ihr hier, euch allen Dolchen eurer Verfolger und auch der lieben Justiz entziehen.« Der Gedanke, bei Giulietta bleiben zu können, ergriff den Erasmus gar mächtig. »Wie wäre das möglich?« fragte er. »Ich kenne«, fuhr der Mann fort, »ein sympathetisches Mittel, das eure Verfolger mit Blindheit schlägt, kurz, welches bewirkt, dass ihr ihnen immer mit einem anderen Gesichte erscheint und sie euch niemals wiedererkennen. So wie es Tag ist, werdet ihr so gut sein, recht lange und aufmerksam in irgendeinen Spiegel zu schauen. Mit eurem Spiegelbilde nehme ich dann, ohne es im Mindesten zu versehren, gewisse Operationen vor. Und ihr seid geborgen, ihr könnt dann leben mit Giulietta ohne alle Gefahr, in aller Lust und Freudigkeit.« »Fürchterlich, fürchterlich«, schrie Erasmus auf. »Was ist denn fürchterlich, mein Wertester?« fragte der Mann höhnisch. »Ach, ich habe, fing Erasmus an. »Euer Spiegelbild sitzen lassen?« fiel der Mann schnell ein. »Sitzen lassen bei Giulietta?« »Bravissimo, mein Bester. Nun könnt ihr durch Fluren und Wälder, Städte und Dörfer laufen, bis ihr euer Weib gefunden, nebst dem kleinen Rasmus, und wieder ein Familienvater seid. Wie wohl ohne Spiegelbild, worauf es eurer Frau auch weiter wohl nicht ankommen wird, da sie euch leiblich hat, Giulietta aber immer nur euer schimmerndes Traum-Ich.« »Schweige, du entsetzlicher Mensch«, schrie Erasmus. In dem Augenblick nahte sich ein fröhlich singender Zug mit Fackeln, die ihren Glanz in den Wagen warfen. Erasmus sah seinen Begleiter ins Gesicht und erkannte den hässlichen Doktor Dapertutto. Mit einem Satz sprang er aus dem Wagen und lief dem Zuge entgegen, da er schon in der Ferne Friedrichs wohltönenden Bass erkannt hatte. Die Freunde kehrten von einem ländlichen Mahle zurück. Schnell unterrichtete Erasmus Friedrichen von allem, was geschehen, und verschwieg nur den Verlust seines Spiegelbildes. Friedrich eilte mit ihm voran nach der Stadt, und so schnell wurde alles Nötige veranstaltet, dass, als die Morgenröte aufgegangen, Erasmus auf einem raschen Pferde sich schon weit von Florenz entfernt hatte. Spicker hat manches Abenteuer aufgeschrieben, das ihm auf seiner Reise begegnete. Am merkwürdigsten ist der Vorfall, welcher zuerst den Verlust seines Spiegelbildes ihm recht seltsam fühlen ließ. Er war nämlich gerade, weil sein müdes Pferd Erholung bedurfte, in einer großen Stadt geblieben und setzte sich ohne Arg an die stark besetzte Wirtstafel, nicht achtend, dass ihm gegenüber ein schöner, klarer Spiegel hing. Ein Satan von Kellner, der hinter seinem Stuhle stand, wurde gewahr, dass drüben im Spiegel der Stuhl leer geblieben und sich nichts von der darauf sitzenden Person reflektiere. Er teilte seine Bemerkung dem Nachbar des Erasmus mit, der seinem Nebenmann, es lief durch die ganze Tischreihe ein Gemurmel und Geflüster, man sah den Erasmus an, dann in den Spiegel. Noch hatte Erasmus gar nicht bemerkt, dass ihm das alles galt, als ein ernsthafter Mann vom Tische aufstand, ihn vor den Spiegel führte, hineinsah und dann sich zur Gesellschaft wendend laut rief: »Wahrhaftig, er hat kein Spiegelbild!« »Er hat kein Spiegelbild! Er hat kein Spiegelbild!« schrie alles durcheinander. »Ein mauvais sujet! Ein homo nefas! Werft ihn zur Tür hinaus!« Voll Wut und Scham flüchtete Erasmus auf sein Zimmer. Aber kaum war er dort, als ihm von Polizei wegen angekündigt wurde, dass er binnen einer Stunde mit seinem vollständigen, völlig ähnlichen Spiegelbilde vor der Obrigkeit erscheinen oder die Stadt verlassen müsse. Er eilte von dannen, vom müßigen Pöbel, von den Straßenjungen verfolgt, die ihm nachschrien: »Da reitet er hin, der dem Teufel sein Spiegelbild verkauft hat, da reitet er hin!« Endlich war er im Freien. Nun ließ er überall, wo er hinkam, unter dem Vorwande eines natürlichen Abscheus gegen jede Abspiegelung, alle Spiegel schnell verhängen, und man nannte ihn daher spottweise den General Suwarow, der ein Gleiches tat. Freudig empfing ihn, als er seine Vaterstadt und sein Haus erreicht, die liebe Frau mit dem kleinen Rasmus, und bald schien es ihm, als sei in ruhiger, friedlicher Häuslichkeit der Verlust des Spiegelbildes wohl zu verschmerzen. Es begab sich eines Tages, dass Spicker, der die schöne Giulietta ganz aus Sinn und Gedanken verloren, mit dem kleinen Rasmus spielte. Der hatte die Händchen voll Ofenruß und fuhr damit dem Papa ins Angesicht. »Ach, Vater, Vater, wie hab ich dich schwarz gemacht? Schau mal her!« so rief der Kleine und holte, ehe Spicker es hindern konnte, einen Spiegel herbei, den er, ebenfalls hineinschauend, dem Vater vorhielt. Aber gleich ließ er den Spiegel weinend fallen und lief schnell zum Zimmer hinaus. Bald darauf trat die Frau hinein, Staunen und Schrecken in den Mienen. »Was hat mir der Rasmus von dir erzählt?« sprach sie. »Dass ich kein Spiegelbild hätte, nicht wahr, mein Liebchen?« fiel Spicker mit erzwungenem Lächeln ein und bemühte sich zu beweisen, dass es zwar unsinnig sei zu glauben, man könne überhaupt sein Spiegelbild verlieren, im Ganzen sei aber nicht viel daran verloren, da jedes Spiegelbild doch nur eine Illusion sei, Selbstbetrachtung zur Eitelkeit führe und noch dazu ein solches Bild das eigene Ich spalte in Wahrheit und Traum. Indem er so sprach, hatte die Frau von einem verhängten Spiegel, der sich in dem Wohnzimmer befand, schnell das Tuch herabgezogen. Sie schaute hinein, und als träfe sie ein Blitzstrahl, sank sie zu Boden. Spicker hob sie auf, aber kaum hatte die Frau das Bewusstsein wieder, als sie ihn mit Abscheu von sich stieß. »Verlasse mich«, schrie sie, »verlasse mich, fürchterlicher Mensch! Du bist es nicht, du bist nicht mein Mann, nein! Ein höllischer Geist bist du, der mich um meine Seligkeit bringt, der mich verderben will! Fort, verlasse mich! Du hast keine Macht über mich, Verdammter!« Ihre Stimme gellte durch das Zimmer, durch den Saal, die Hausleute liefen entsetzt herbei, in voller Wut und Verzweiflung stürzte Erasmus zum Hause hinaus. Wie von wilder Raserei getrieben, rannte er durch die einsamen Gänge des Parks, der sich bei der Stadt befand. Giuliettas Gestalt stieg vor ihm auf in Engels Schönheit, da rief er laut: »Rächst du dich so, Giulietta, dafür, dass ich dich verließ und dir statt meines selbst nur mein Spiegelbild gab? Ha, Giulietta, ich will ja dein sein, mit Leib und Seele. Sie hat mich verstoßen, sie, der ich dich opferte. Giulietta, Giulietta, Ich will ja dein sein mit Leib und Leben und Seele.« »Das können Sie ganz füglich, mein Wertester«, sprach Signor Dapatutto, der auf einmal in seinem scharlachroten Rocke mit den blitzenden Stahlknöpfen dicht neben ihm stand. Es waren Trostesworte für den unglücklichen Erasmus, deshalb achtete er nicht Dapertutos hämisches, hässliches Gesicht. Er blieb stehen und fragte mit recht kläglichem Ton, »Wie soll ich sie denn wiederfinden? Sie, die wohl auf immer für mich verloren ist.« »Mitnichten«, erwiderte Dapertuto. »Sie ist gar nicht weit von hier und sehnt sich erstaunlich nach ihrem werten Selbstverehrter, da doch, wie Sie einsehen, ein Spiegelbild nur eine schnöde Illusion ist. Übrigens gibt sie Ihnen, sobald sie sich ihrer werten Person, nämlich mit Leib, Leben und Seele, sicher weiß, ihr angenehmes Spiegelbild glatt und unversehrt dankbarlichst zurück.« »Führe mich zu ihr hin«, rief Erasmus. »Wo ist sie?« »Noch einer Kleinigkeit bedarf es«, fiel Dapertuto ein. »Bevor Sie Giulietta sehen und sich ihr gegen Erstattung des Spiegelbildes ganz ergeben können. Dieselben vermögen nicht so ganz über dero werte Person zu disponieren, da sie noch durch gewisse Bande gefesselt sind, die erst gelöset werden müssen. Dero liebe Frau nebst dem hoffnungsvollen Söhnlein...« »Was soll das?« fuhr Erasmus wild auf. »Eine unmaßgebliche Trennung dieser Bande«, fuhr Dapertuto fort, »könnte auf ganz leicht menschliche Weise bewirkt werden. Sie wissen ja von Florenz aus, dass ich wundersame Medikamente geschickt zu bereiten weiß. Da habe ich denn hier so ein Hausmittelchen in der Hand. Nur ein paar Tropfen dürfen die genießen, welche Ihnen und der lieben Giulietta im Wege sind, und sie sinken ohne schmerzliche Gebärde lautlos zusammen. Man nennt das zwar Sterben, und der Tod soll bitter sein. Aber ist denn der Geschmack bitterer Mandeln nicht lieblich? Und nur diese Bitterkeit hat der Tod, den dieses Fläschchen verschließt. Sogleich nach dem fröhlichen Hinsinken wird die werte Familie einen angenehmen Geruch von bittern Mandeln verbreiten. Nehmen Sie, Geehrtester«, erreichte dem Erasmus eine kleine Fiole hin. »Entsetzlicher Mensch«, schrie dieser, »vergiften soll ich Weib und Kind?« »Wer spricht denn von Gift?«, fiel der Rote ein. »Nur ein wohlschmeckendes Hausmittel ist in der Fiole enthalten. Mir stünden andere Mittel, Ihnen Freiheit zu schaffen, zu Gebote, aber durch Sie selbst möchte ich so ganz natürlich, so ganz menschlich wirken. Das ist nun einmal meine Liebhaberei. Nehmen Sie getrost, mein Bester.« Erasmus hatte die Fiole in der Hand, er wusste selbst nicht wie. Gedankenlos rannte er nach Hause in sein Zimmer. Die ganze Nacht hatte die Frau unter tausend Ängsten und Qualen zugebracht. Sie behauptete fortwährend, der Zurückgekommene sei nicht ihr Mann, sondern ein höllischer Geist, der ihres Mannes Gestalt angenommen. Sowie Spicker ins Haus trat, floh alles scheu zurück. Nur der kleine Rasmus wagte es, ihm nahe zu treten und kindisch zu fragen, warum er denn sein Spiegelbild nicht mitgebracht habe. Die Mutter würde sich darüber zu Tode grämen. Erasmus starrte den Kleinen wild an. Er hatte noch Dapertutos Fiole in der Hand. Der Kleine trug seine Lieblingstaube auf dem Arm, und so kam es, dass diese mit dem Schnabel sich der Fiole näherte und an dem Pfropfe pickte. Sogleich ließ sie den Kopf sinken, sie war tot. Entsetzt sprang Erasmus auf. »Verräter«, schrie er, »du sollst mich nicht verführen zur Höllentat!« Er schleuderte die Fiole durch das offene Fenster, das sie auf dem Steinpflaster des Hofes in tausend Stücke zersprang. Ein lieblicher Mandelgeruch stieg auf und verbreitete sich bis ins Zimmer. Der kleine Rasmus war erschrocken davongelaufen. Spicker brachte den ganzen Tag von tausend Qualen gefoltert zu, bis die Mitternacht eingebrochen. Da wurde immer reger und reger in seinem Innern Giuliettas Bild. Einst zersprang ihr in seiner Gegenwart eine Halsschnur, von jenen kleinen roten Beeren aufgezogen, die die Frauen wie Perlen tragen. Die Beeren auflesend, verbarg er schnell eine, weil sie an Giuliettas Halse gelegen, und bewahrte sie treulich. Die zog er jetzt hervor, und sie anstarrend, richtete er Sinn und Gedanken auf die verlorene Geliebte. Da war es, als ginge aus der Perle der magische Duft hervor, der ihn sonst umfloß in Giuliettas Nähe. »Ach, Giulietta, dich nur noch ein einziges Mal sehen und dann untergehen in Verderben und Schmach!« Kaum hatte er diese Worte gesprochen, als es auf dem Gange vor der Tür leise zu rascheln und zu rascheln begann. Er vernahm Fußtritte. Es klopfte an die Tür des Zimmers. Der Atem stockte dem Erasmus vor ahnender Angst und Hoffnung. Er öffnete. Giulietta trat herein in hoher Schönheit und Anmut. Wahnsinnig vor Liebe und Lust schloss er sie in seine Arme. Nun bin ich da, mein Geliebter«, sprach sie leise und sanft, »aber sieh, wie getreu ich dein Spiegelbild bewahrt.« Sie zog das Tuch vom Spiegel herab, Erasmus sah mit Entzücken sein Bild, der Giulietta sich anschmiegend, unabhängig von ihm selbst, warf es aber keine seiner Bewegungen zurück. Schauer durchbebten den Erasmus. »Giulietta«, rief er, »soll ich denn rasend werden in der Liebe zu dir? Gib mir das Spiegelbild, nimm mich selbst mit Leib, Leben und Seele.« »Es ist noch etwas zwischen uns, lieber Erasmus«, sprach Giulietta. »Du weißt es. Hat Dapertutto dir nicht gesagt, um Gottes Willen, Giulietta«, fiel Erasmus ein, »kann ich nur auf diese Weise dein werden, so will ich lieber sterben.« »Auch soll dich«, fuhr Giulietta fort, »Dapertutto keineswegs verleiten zu solcher Tat. Schlimm ist es freilich, dass ein Gelübde und ein Priestersegen nun einmal so viel vermag, aber lösen musst du das Band, was dich bindet, denn sonst wirst du niemals gänzlich mein. Und dazu gibt es ein anderes, besseres Mittel als Dapertutto vorgeschlagen.« »Worin besteht das?«, fragte Erasmus heftig. Da schlang Giulietta den Arm um seinen Nacken und, den Kopf an seine Brust gelehnt, lispelte sie leise. »Du schreibst auf ein kleines Blättchen deinen Namen, Erasmus Spicker, unter die wenigen Worte, »Ich gebe meinem guten Freunde Dapertutto Macht über meine Frau und über mein Kind, dass er mit ihnen schalte und walte nach Willkür und löse das Band, das mich bindet, weil ich fortan mit meinem Leibe und mit meiner unsterblichen Seele angehören will der Giulietta, die ich mir zum Weibe erkoren und der ich mich noch durch ein besonderes Gelübde auf immerdar verbinden werde.« Es rieselte und zuckte dem Erasmus durch alle Nerven. Feuerküsse brannten auf seinen Lippen. Er hatte das Blättchen, das ihm Giulietta gegeben, in der Hand. Riesengroß stand plötzlich Dapertutto hinter Giulietta und reichte ihm eine metallene Feder. In dem Augenblick sprang dem Erasmus ein Äderchen in der linken Hand und das Blut spritzte heraus. Tunke ein, schreib, schreib«, krächzte der Rote. »Schreib, schreib, mein ewig, mein einzig Geliebter«, lispelte Giulietta. Schon hatte er die Feder mit Blut gefüllt, er setzte zum Schreiben an. Da ging die Tür auf, eine weiße Gestalt trat herein, die gespenstisch starren Augen auf Erasmus gerichtet, rief sie schmerzvoll und dumpf. »Erasmus, Erasmus, was beginnst du? Um des Heilandes Willen, lass ab von grässlicher Tat!« Erasmus, in der warnenden Gestalt sein Weib erkennend, warf Blatt und Feder weit von sich. Funkelnde Blitze schossen aus Giuliettas Augen, grässlich verzerrt war das Gesicht, brennende Glut ihr Körper. »Lass ab von mir, Höllengesindel, du sollst keinen Teil haben an meiner Seele. In des Heilandes Namen, hebe dich von mir hinweg, Schlange, die Hölle glüht aus dir.« So schrie Erasmus und stieß mit kräftiger Faust Giulietta, die ihn noch immer umschlungen hielt, zurück. Da gellte und heulte es in schneidenden Misstönen und es rauschte wie mit schwarzen Rabenfittichen im Zimmer umher. Giulietta, Dapertutto verschwanden im dicken, stinkenden Dampf, der wie aus den Wänden quoll, die Lichter verlöschend. Endlich brachen die Strahlen des Morgenrots durch die Fenster. Erasmus begab sich gleich zu seiner Frau. Er fand sie ganz milde und sanftmütig. Der kleine Erasmus saß schon ganz munter auf ihrem Bette. Sie reichte dem erschöpften Mann die Hand, sprechend, »Ich weiß nun alles, was dir in Italien Schlimmes begegnet, und bedauere dich von ganzem Herzen. Die Gewalt des Feindes ist sehr groß, und wie er denn nun allen möglichen Lastern ergeben ist, so stiehlt er auch sehr und hat dem Gelüst nicht widerstehen können, dir dein schönes, vollkommen ähnliches Spiegelbild auf recht hämische Weise zu entwenden. Sieh doch einmal in jenen Spiegel dort, lieber guter Mann.« Spicker tat es, am ganzen Leibe zitternd, mit recht kläglicher Miene. Blank und klar blieb der Spiegel, kein Erasmus Spicker schaute heraus. »Diesmal«, fuhr die Frau fort, »ist es recht gut, dass der Spiegel dein Bild nicht zurückwirft, denn du siehst sehr albern aus, lieber Erasmus. Begreifen wirst du aber übrigens wohl selbst, dass du ohne Spiegelbild ein Spott der Leute bist und kein ordentlicher, vollständiger Familienvater sein kannst, der Respekt einflößt der Frau und den Kindern. Rasmuschen lacht dich auch schon aus und will dir nächstens einen Schnauzbart malen mit Kohle, weil du das nicht bemerken kannst. Wandere also nur noch ein bisschen in der Welt herum und suche gelegentlich dem Teufel dein Spiegelbild abzujagen. Hast du's wieder, so sollst du mir recht herzlich willkommen sein. Küsse mich«, Spicker tat es, »und nun glückliche Reise. Schicke dem Rasmus dann und wann ein paar neue Höschen, denn er rutscht sehr auf den Knien und braucht dergleichen viel. Kommst du aber nach Nürnberg, so füge einen bunten Husaren hinzu und einen Pfefferkuchen als liebender Vater. Lebe recht wohl, lieber Erasmus. Die Frau drehte sich auf die andere Seite und schlief ein. Spicker hob den kleinen Rasmus in die Höhe und drückte ihn ans Herz. Der schrie aber sehr. Da setzte der Spicker ihn wieder auf die Erde und ging in die weite Welt. Er traf einmal auf einen gewissen Peter Schlemiel, der hatte seine Schlagschatten verkauft. Beide wollten Kompanie gehen, so daß Erasmus Spicker den nötigen Schlagschatten werfen, Peter Schlemiel dagegen das gehörige Spiegelbild reflektieren sollte. Es wurde aber nichts daraus. Ende der Geschichte vom verlorenen Spiegelbilde. Postskript des reisenden Enthusiasten. Was schaut denn dort aus jenem Spiegel heraus? Bin ich es auch wirklich? O Julie, Giulietta, Himmelsbild, Höllengeist, Entzücken und Qual, Sehnsucht und Verzweiflung. Du siehst, mein lieber Theodor Amadeus Hoffmann, dass nur zu oft eine fremde, dunkle Macht sichtbarlich in mein Leben tritt und, den Schlaf um die besten Träume betrügend, mir gar seltsame Gestalten in den Weg schiebt. Ganz erfüllt von den Erscheinungen der Silvesternacht glaube ich beinahe, dass jener Justizrat, wirklich von Tragant, sein Tee eine Weihnachts- oder Neujahrsausstellung, die holde Julie aber jenes verführerische Frauenbild von Rembrandt oder Callot war, das den unglücklichen Erasmus Spicker um sein schönes, ähnliches Spiegelbild betrog. Vergib mir das. Ende von Die Abenteuer der Silvesternacht von E.T.A. Hoffmann. Von einem Schiffe von Alexander Lange Schellern. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Jesse. Von einem Schiffe von Alexander Lange Schellern. In einem Außenhafen lagen einmal eine ganze Menge Fahrzeuge. Sie waren schon sehr lange hier gelegen. Nicht gerade wegen Sturmes, sondern vielmehr wegen Windstille. Schließlich waren sie so lange hier, dass sie sich gar nicht mehr um das Wetter kümmerten. Alle Kapitäne waren nach und nach gute Freunde geworden. Sie gingen von Schiff zu Schiff auf Besuch und nannten einander Vetter. Sie hatten keine Eile, fortzukommen. Dann und wann kam es vor, dass ein jugendlicher Steuermann ein Wort fallen ließ über den guten Wind und die ruhige See. Aber solches wurde nicht geduldet. Auf einem Schiffe muß Disziplin herrschen. Deshalb wurden diejenigen, welche nicht Maul halten konnten, ans Land gesetzt. So konnte es jedoch nicht ewig bleiben. Die Menschen sind nicht so gut, wie sie sein sollten, und nicht alle befinden sich wohl bei Ruhe und Ordnung. Die Leute begannen endlich allmählich zu murren. Es verdroß sie, fortwährend die Kajüten zu reinigen und die Kapitäne zu und von den Groggelagen zu rudern. Es hieß, dass einzelne Schiffe sich zur Abfahrt bereit machten. Auf einigen wurden die Segel in aller Stille eines nach dem anderen beigesetzt, die Anker ohne Sang gelichtet, und das Schiff glitt ruhig hinaus in die See. Andere gingen unter Segel, während der Kapitän schlief. Auch von Schlägerei und Meuterei hörte man. Aber dann kam Hilfe von den Nachbarkapitänen. Es wurde gestraft und ans Land gesetzt, und alle Fahrzeuge wurden streng untersucht und verstärkt. Nichtsdestoweniger verließen endlich alle Schiffe, bis auf eines, den Hafen. Sie segelten nicht alle mit gleichem Glücke. Das eine und das andere kam sogar nach einiger Zeit mit Schaden wieder in den Hafen zurück. Von anderen hörte man wenig. Auf einem Schiffe, sagte man, war der Kapitän von der Mannschaft über Bord geworfen worden. ein anderes segelte mit der halben Besatzung in Ketten. Niemand wusste, wohin. Aber auf der Fahrt waren sie jedoch alle, jedes auf seine Weise, bald bei Sturm, bald bei Windstille, ihrem Ziele zustrebend. Nur ein einziges Schiff blieb, wie gesagt, im Außenhafen liegen. Und es lag sicher und gut. Zwei Anker im Meeresgrunde und drei schwere Seile am Lande. Es war ein seltsames, kleineres Fahrzeug. Der Rumpf war alt, aber er war vor kurzem repariert worden, und dann hatte man ihm ein kleines, modernes Galion gegeben, welches gegen die flachen Seiten und das schwere Hinterteil merkwürdig abstach. Das Tafelwerk hatte, man konnte es deutlich sehen, zu einem größeren Fahrzeuge gehört. Aber es war in aller Hast für einen kleineren Rumpf eingerichtet worden, und dies vermehrte noch das Unverhältnismäßige in dem ganzen Aussehen der Brigg. Auch war es mit großen Kanonenpforten bemalt, wie ein Man of War, und führte die Nummerflagge immer auf dem großen Top. Der Kapitän war ein außergewöhnlicher Mann. Er hatte selbst das Bild der Brigg gemalt, welches in der Kajüte hing. Dann konnte er auch singen. Psalmen sowohl wie auch andere Lieder. Ja, es gab auch Leute, welche behaupteten, dass er selbst Lieder dichte. Allein das war wohl sicherlich Lüge. Und Lüge war es gewiss auch, was man im Rof zischelte, dass der Kapitän nämlich nicht ganz seefest sei. Dergleichen Dinge erzählt immer der Leichtmatrose dem Kajütenjunge, um sich wichtig zu machen. Und überdies gab es ja einen Steuermann auf der Brigg, der, wenn es galt, auch allein glücklich an den Landspitzen vorüberkommen konnte. Er war schon so manches liebe Jahr als Steuermann gefahren, bereits zur Zeit, als des Kapitäns seliger Vater noch lebte. Er war gleichsam mit der Ruderpinne fest verwachsen, und viele konnten sich die alte Brigg mit einem neuen Steuermann gar nicht vorstellen. Er war freilich nie in fernen Fahrwassern gewesen. Da aber dessen Trade sich immer gleich geblieben war und er stets nur im Gefolge mit mehreren die Fahrt gemacht hatte, so war die Brigg ziemlich glücklich, ohne sonderliche Havarie und ohne sonderliche Verdienste. Deshalb waren er sowohl wie der Kapitän zu der Überzeugung gekommen, dass niemand besser fahren könne als sie, und deshalb kümmerten sie sich auch nicht viel um das, was die anderen taten. Sie schauten in die Luft empor und schüttelten den Kopf. Die Mannschaft hatte es gut, denn sie war nichts Besseres gewohnt. Die meisten konnten nicht begreifen, warum die Leute auf den anderen Schiffen so viel Eile hatten, davonzukommen. Der Monat verstrich ja, ob man nun im Außenhafen lag oder ob man segelte, und es war ja doch besser, weniger Arbeit zu haben. Solange nicht der Kapitän auf Abfahrt drang, konnte sich die Mannschaft immer ruhig verhalten. Für ihn musste es ja das größte Interesse haben, fortzukommen. Und überdies, sie wussten ja alle, wie gut der Steuermann seine Sache verstand. Und lag ein so tüchtiger und erprobter Mann still, so konnte man vollkommen überzeugt sein, dass er seine guten und wichtigen Gründe dazu hatte. Aber eine kleine Partei der Mannschaft, einige ganz jugendliche Personen, meinten, dass es eine Schande sei, sich so von der ganzen Welt nach hinten drängen zu lassen. Sie hatten zwar keinen besonderen Vorteil von der Reise zu erwarten, aber endlich wurde ihnen doch die Untätigkeit so unerträglich, dass sie den abenteuerlichen Beschluss fassten, den Leichtmatrosen nach hinten zu schicken, um den Kapitän zu bitten, dass er einen Tag zur Abfahrt festsetzen möge. Die Vernünftigen unter der Mannschaft bekreuzten sich und baten den Leichtmatrosen auf das Inständigste, sich ruhig zu verhalten. Aber der war ein unbesonnener Grünschnabel, der in fremden Diensten gefahren war und sich daher einbildete, dass er so ein Allerweltskerl sei. Er ging schnurstracks nach hinten und hinab in die Kajüte. Da saßen der Kapitän und der Steuermann bei ihrem Whisky und spielten Karten. »Wir wollten fragen, ob der Kapitän nicht nächste Woche unter Segel gehen will, denn wir sind jetzt schon alle des ewigen Hierliegens satt«, sprach der Leichtmatrose. Er sah dem Kapitän fest in die Augen, ohne zu zwinkern. Dieser wurde zuerst hellblau, darauf dunkelviolett. Aber er fasste sich und sagte dann, was er immer und bei jeder Gelegenheit zu sagen pflegte: »Was meinst du, Steuermann?« »Hm«, antwortete dieser langsam. Mehr pflegte er nie zur Antwort zu geben, wenn er gefragt wurde, denn er liebte es nicht, schnell zu antworten. Wenn er aber ganz allein zu reden kam, ohne dass jemand ihn unterbrach, dann konnte er mit den längsten Sätzen und den allerschwierigsten Wörtern hervorkommen. Dann war auch der Kapitän besonders stolz auf ihn. So kurz auch die Antwort des Steuermanns erscheinen konnte, so verstand der Kapitän doch sogleich, was damit gemeint war. Er wandte sich gegen den Leichtmatrosen, ernst, aber mit Anstand: »Du verfluchter Grünschnabel! Meinst du nicht, dass ich die Dinge besser verstehe als du? Ich, der ich nie an etwas anderes gedacht habe, als Kapitän zu werden, seit ich nur eine Faust groß war? Aber ich weiß schon, an was ihr, du und deinesgleichen, denkt. Ihr kümmert euch den Teufel um das ganze Fahrzeug, und könntet ihr von uns Alten die Macht bekommen, so würdet ihr nach der erstbesten kleinen Insel fahren, um den Whisky plündern zu können. Aber daraus wird nun nichts, mein Junge, und wir bleiben hier liegen, solange ich will.« Als dieser Bescheid bei der Mannschaft bekannt wurde, entstand großer Unwille unter den Jungen und Unreifen, wie es ja zu erwarten war. Aber auch die Freunde und Bewunderer des Kapitäns schüttelten den Kopf und meinten, dass dies keine gute Antwort gewesen sei. Es war ja doch nur eine Frage. Es verbreitete sich nun eine immer mehr wachsende Missstimmung, welche unter diesen friedsamen Menschen etwas Unerhörtes war. Auch dem Kapitän, der sonst nicht leicht etwas verstand oder merkte, schien es, dass er gar manche verdrießliche Gesichter sah. Und er war nicht länger mehr so zufrieden mit der Haltung der Bemannung, wenn er auf das Verdeck heraustrat mit seinem freundlichen »Guten Morgen, ihr Schlingel!« Aber der Steuermann hatte längst Lunte gerochen, denn er hatte eine feine Nase und lange Ohren. Deshalb merkte man einige Abende nach der unseligen Visite des Leichtmatrosen, dass hinten etwas Außerordentliches im Gären war. Der Kajütenjunge musste 3 Touren mit dem Grogkessel machen, und der Bericht, den er nach seiner letzten Tour im Rof machte, war wirklich beunruhigend. Der Steuermann sah aus, als ob er 2 Stunden ununterbrochen gesprochen hätte. Auf dem Tische hatten sie vor sich Barometer, Chronometer, Kompass, Sextant, das Journal und die halbe Schiffsbibliothek. Diese letztere bestand aus Kingos geistlichem Liederbuch und einem alten holländischen Kartbeukje, denn der Kapitän kannte ebenso wenig die neuen Lieder, als der Steuermann sich auf die neuen Karten verstand. Der Kapitän saß nun und stach mit einem großen Zirkel in die Karte, während der Steuermann in seinen längsten Sätzen und allerschwierigsten Wörtern sprach. Besonders ein Wort war es, welches oft wiederholt wurde und welches der Junge auswendig lernte. Er sagte es sich ohne Unterbrechung vor, während er die Kajütentreppe hinauf und über das Verdeck ging, gerade dem Rof zu. Und in demselben Augenblicke, als er die Türe öffnete, rief er: »Initiative war es. Merkt euch dieses Wort, Bursche. Schreibt es auf. Initiative.« »Initiative«, wurde mit großer Mühe buchstabiert und mit Kreide auf den Tisch geschrieben. Und während der Kajütenjunge seinen langen Bericht vortrug, saßen alle um ihn herum und stierten voll Angst und gespannter Erwartung auf das lange, mystische Wort auf dem Tische. »Und dann«, schloss endlich der Junge, »dann sagte der Steuermann, aber wir wollen sie selbst ergreifen, was da auf dem Tische steht. Initiative«, schrie alles zusammen. »Jawohl, so war es. Und so oft er dieses sagte, schlugen sie beide auf den Tisch und blickten mich an, als ob sie mich fressen wollten. Deshalb glaube ich, dass es eine neue Art Revolver ist, welche sie ergreifen wollen.« Aber das glaubte niemand von den übrigen. So schlimm war es wohl nicht. Allein, dass etwas bevorstand, das war klar. Und die Freiwache ging voll schlimmer Ahnungen zu Bette, und die Hundewache, denn es wurde ordentlich Wacht gehalten, bekam keinen Schlaf diese Nacht. Am nächsten Morgen 7 Uhr waren sowohl der Kapitän wie der Steuermann auf dem Verdeck. So zeitig am Tage konnte kein Mann sich erinnern, sie gesehen zu haben. Aber es blieb keine Zeit, um in Verwunderung zu fallen. Denn nun folgten Schlag auf Schlag die Ordres zur Abfahrt. »Zieht die Anker auf! 2 Mann ans Land und die Seite losgemacht!« Da kam Freude und Regsamkeit unter die Mannschaft. Und so hurtig ging alles vonstatten, dass die Brigg in weniger als einer Stunde unter Segel war. Der Kapitän blickte auf den Steuermann. Sie schüttelten jeder den Kopf. »Diese Teufelseile!« Nach einigen kleinen Schlägen in dem geräumigen Hafen segelte die Brigg über die Landspitze hinaus und stach in die offene See. Es wehte eine frische Brise und auch ein wenig Seegang gab es. Der Steuermann stand mit einem ungeheuren Pfriem im Munde rittlings über der Ruderpinne. Denn ein solcher Teufelskram wie ein Rad sollte niemals an Bord kommen, solange er etwas zu sagen hatte. Der Kapitän stand auf der Kajütentreppe, das Haupt emporgerichtet. Es sah ein wenig grünlich aus, und dann lief er oft in die Kajüte hinab. Der alte Bootsmann meinte, er sehe in die Karte. Der Leichtmatrose meinte, er trinke Whisky. Der Kajütenjunge aber schwor darauf, dass er sich erbrach. Die Mannschaft war in ausgezeichneter Laune. Es war ja eine solche Erfrischung, die Seeluft zu atmen, das Schiff sich unter den Füßen bewegen zu fühlen. Ja, sogar die alte Brigg schien in guter Laune zu sein. Sie ließ sich so tief zwischen die Wogen hinuntertauchen, als sie konnte, und machte mehr Schaum, als notwendig war. Die Jungen hielten Ausguck nach den großen Wogen. »Da kommt ein Riese«, riefen sie, »den müssen wir gut treffen.« Und das taten sie. Es war eine ordentliche Woge, größer als die anderen. Sie näherte sich bedächtig, legte sich nieder und zielte, erhob sich dann plötzlich und gab dabei der Brigg, die aufgeblasen war wie ein Blasengel, einen so heftigen Stoß auf das Backbord, dass das ganze Fahrzeug erbebte. Und hoch über das Geländer und weit hinein auf das Verdeck spritzte der frische, salzige Schaum, so daß sich der Kapitän unter dem Dache der Kajüte bergen mußte. Ha! Wie das erfrischte! Es lebte wieder auf in den Alten und Jungen, die so lange Zeit kein frisches Seewasser gekostet hatten. Und mit einem Munde brach die ganze Mannschaft aus in ein lustiges »Hurra!« Aber in demselben Augenblicke ertönte die Donnerstimme des Kapitäns. »Hart leewärts!« Die Brigg lief gegen den Wind, die Segel schlugen so stark an die Masten, dass es im Tafelwerk krachte, und nun folgte Schlag auf Schlag. Aber noch schneller als früher ertönte der Befehl zum Ankern. »Lass den Anker des Backbords fallen!« »Den des Steuerbords ebenfalls!« »Plumps!« Da fiel der eine. »Plumps!« Da ging der andere in die Tiefe. Als die alten eisernen Ketten herausrasselten, entstand auf jeder Seite des Bugspriets eine kleine rote Wolke von Rost. Die Leute, an Gehorsam gewohnt, arbeiteten schnell und ohne zu denken. Und alsbald lag die Brigg ziemlich ruhig vor ihren zwei Ankern. Nun, nach beendigter Arbeit, konnte niemand seine Verwunderung zurückhalten über dieses plötzliche Ankerwerfen. Mitten in der Fahrt von der Küste entfernt, zwischen Inseln und Riffen. Und noch seltsamer erschien ihnen das Betragen ihrer Vorgesetzten. Denn da standen sie nun beide im Vorderteile des Schiffes, lehnten sich über das Geländer und stierten auf den Bug des Backbords. Einigen schien es auch, als ob sie den Kapitän rufen gehört hätten, »An die Pumpen, Leute!« Allein dies wurde niemals aufgeklärt. »Was Teufel werden sie denn dort abmachen?« sagte der Leichtmatrose. »Sie glaubten, dass die Brigg anstieß, als wir die große See bekamen?« flüsterte der Kajütenjunge. »Halt's Maul, Junge!« sagte der Bootsmann. Gleichwohl gingen des Kajütenjungen Worte von Mund zu Mund. Hier und da wurde halberstecktes Lachen laut. Die Gesichter verzerrten sich immer mehr, und endlich fehlte nicht viel, dass ein allgemeines Gelächter zum lauten Ausbruche kam, als man sah, dass der Steuermann den Kapitän in die Seite stieß. »Ja, aber dann musst du mir leise vorsagen«, sprach der Kapitän. Der Steuermann nickte mit dem Kopfe, und dann wandte der Kapitän sich gegen die Mannschaft und sprach feierlich. »Ja, glücklicherweise, dieses Mal ging es noch gut ab. Aber nun hoffe ich auch, dass ein jeder von euch gesehen haben wird, wie gefährlich es ist, diesen unreifen Aufwieglern ein Ohr zu leihen, welche niemals in Ruhe bleiben und der Entwicklung, wie der Steuermann sagt, ihren natürlichen Lauf lassen können. Nun gab ich für dieses Mal euren Wünschen nach. Wahrhaftig, nicht deshalb etwa, weil ich eure wahnwitzige Unbesonnenheit billigte, sondern um euch durch die Logik der Tatsachen zu überführen. Und nun seht, was geschah. Nur durch ein Wunder sind wir von dem Schlimmsten verschont geblieben. Aber jetzt liegen wir hier, außerhalb des sicheren Hafens, unseres alten Ankerplatzes, welchen wir verlassen haben, um herumgetummelt zu werden auf den empörten Wassern des Ungewissen, des Unerprobten. Aber, glaubet mir, in Hinkunft sollet ihr sowohl euren ausgezeichneten Steuermann wie euren Kapitän auf ihren Posten finden gegen solche unreife Projekte. Und geht es uns in Zukunft schlecht, so sollt ihr euch alle daran erinnern, dass dies alles eure Schuld ist. Wir waschen unsere Hände.« Hierauf schritt er mitten durch die Mannschaft, welche ehrfurchtsvoll zur Seite wich. Der Steuermann, welcher treulich eingeflüstert hatte, trocknete seine Augen und folgte hinter dem Kapitän. Beide verschwanden in der Kajüte. An diesem Tag gab es im Rof großen Streit, und später wurde es noch schlimmer. Es war vorbei mit den guten Tagen der Brigg. Zwietracht und Unzufriedenheit, Argwohn und Rechthaberei machten den engen Mannschaftsraum zu einer wahren Hölle. Nur der Kapitän und der Steuermann schienen sich bei all dem recht wohl zu befinden, und die allgemeine Missstimmung berührte sie nicht, denn sie trugen ja keine Schuld daran. An Veränderung dachte niemand. Man hatte getan, was man konnte, und der Kapitän war ja auch seinerseits willfährig gewesen. Nun begann man sich ruhig zu verhalten. Die Brigg lag an einer gefährlichen Stelle. Aber nun lag sie einmal da. Und da liegt sie auch noch. Ende von einem Schiffe. Die Hänselmännchen von Wilhelm Ruhland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Die Hänselmännchen von Wilhelm Ruhland. Das war noch in der guten alten Zeit, die wir unzufriedenen oft seufzende Munde führen, wo noch gutmütige Zwerge den Menschen hilfreich erschienen sind und sie mit mancherlei Beweisen freudwilliger Gesinnung beglückt haben. In Schluchten und Höhlen hatten sie zumeist ihre palastartigen Wohnungen aufgeschlagen und hüteten dort unermessliche Metallschätze der Erde wie auch andere Güter, sind auch wohl als Bergleute und vortreffliche Metallarbeiter tätig gewesen, als welch letztere sie herrliche Kleinodien und Waffen so den Schatz der Nibelungen verfertigten. Dort lebten sie, von Königen beherrscht, Freunde der Finsternis, die sie nicht meiden durften, wollten sie nicht an der Sonne zu Stein werden. Mit der Zeit durften sie ungestraft an die Oberfläche der Erde, wohin sie durch Zwergen- oder Quarksenlöcher gelangten, aber den Menschen allemal scheu auswichen. Wo sie früher zum Nutzen und Segen der Bevölkerung geschaltet und gewaltet haben, hat sie nun die fortschreitende Kultur vertrieben. Niemand von uns hat je so ein Zwerglein gesehen. Ihre Größe war verschieden und wechselte von der Grütze eines Daumens und der Spanne bis zu der eines vierjährigen Kindes. Alle kennzeichnete ein verhältnismäßig sehr großer Kopf. Den Körper verunstaltete häufig ein Höcker. Doch sahen sie in ihrer Bergmannstracht und Zipfelkappen recht possierlich aus. Hänsel nannten sie wohl die Leute, auch Hänselmännchen. In jener guten alten Zeit also gab's auch in der heiligen Stadt Köln solche Hänselmännchen. Und die biederen Kölner wussten viel Erbauliches von ihnen zu berichten. Gevatter Zimmerer und andere hatten dazumal mehr Feiertage als im Kalender stehen. Legten die Zimmerleute sich auf die lange Bank, so kamen inzwischen die flinken Männlein und meißelten, sägten und hämmerten nach Herzenslust und, also berichtet der poetische Chronist, dem wir hier folgen, ehe der Zimmermann sich's versah, stand das ganze Haus schon fertig da. Ebenso ging es beim Bäckermeister zu. Während die Burschen schliefen, ächzten die Männchen mit den schweren Säcken daher, kneteten, wogen, hoben und schoben, und noch ehe die Bäckerjungen erwachten, duftete bereits das frische Brot auf dem Schiebebrett. Dem Fleischer widerfuhr dieselbe erfreuliche Heimsuchung. Die nächtlichen Helfer hackten und mengten und mischten, und wenn der Gesell verschlafen sich die Augen rieb, hingen im Laden bereits die dampfenden Würste. Auch der Kürfer erfreute sich des verschwiegenen Besuchers der fleißigen Zwerge. Selbst Meister Zwirn, wie im Märchen klingt es, wurde von ihrer Gunst beglückt. Einen Staatsrock hatte ihm das würdige Stadtoberhaupt in Auftrag gegeben, und emsig führte des Meisters Hand die Nadel. Doch immer ging es, wie es seit der unzähligen Schneiderlein ergangen ist, die an heißen Sommertagen über den gekreuzten Knien die Nadel führen. Er nickte ein. Und alsbald regte es sich in dem Zimmer. Auf den Tisch schlüpften die Männchen und nähten und probierten und bügelten mit kundiger Hand. Als der Meister erwachte, war des Bürgermeisters Rock fertig. Darob war jener hoch erfreut, und staunend stand seine Hausfrau und fand der rühmenden Worte nicht genug. Ein jugendliches Weib ist's gewesen, das der Fürwitz oft schon geplagt hat im Leben. Jetzt saß er wieder im Nacken und raunte ihr loses Zeug ins Weiberohr, und in ihren Augen hatte ein ergötzlicher Schelmengedanke aufgeblitzt. Am Abend, als der Meister bereits schlief, erhob sich sachte sein Ehegespons und streute Erbsen auf die Treppenstufen sowie ins Zimmer, wo auf dem Tisch ein halb vollendetes Wams lag, stellte sich dann mit einem Lichtlein, das sie unter der Schürze verborgen hielt, hinter die Tür und lauschte. Dann vernahm sie trippelnde Schritte, ein Hinschlagen, ein Ausgleiten, ein Fallen und Kollern, dazwischen Lärmen, Schreien und Verwünschungen. Hurtig ist der Schneider schalkhaftes Weib heruntergesprungen mit dem Licht, aber schon waren die entrüsteten Hausgeister verschwunden. Seit sie damals in ihrem Tun belauscht wurden, sind die Hänselmännchen niemals mehr in Köln gesehen worden, aber in einem Brunnen haben die Kölner sie verewigt. Ende von Die Hänselmännchen von Wilhelm Roland, gelesen von Elli, Juni 2010. Die Versöhnung von Karl Ettlinger. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Versöhnung von Karl Ettlinger. Gustav Bender, Schorsch Hämmerer und Fritz Jung bildeten sozusagen den eisernen Bestand der im verborgenen blühenden Äpfelweinkneipe zum kleinen Paradies. Allabendlich gegen 9 Uhr erschienen sie, saßen an demselben Tisch, auf demselben Stuhl, tranken dieselbe Anzahl Schoppen Äpfelwein. Es aßen dazu Gustav Bender einen Handkäse, Schorsch einen Schweizerkäse und Fritz ein paar Schweinsfüße. Da der Mensch isst, was er isst, lässt diese verschiedenartige Ernährung auch auf eine tiefgehende Verschiedenheit der Charaktere schließen. In der Tat herrschte nicht einmal an den höchsten Feiertagen länger als 5 Minuten Eintracht an diesem Stammtisch, der das Überbleibsel einer ehemals vielköpfigen Kegelmannschaft repräsentierte, die infolge eines Ausflugs mit Frauen ein jähes Ende genommen hatte. »Nor kei Weiber mitnehme, sonst ist der Unfriede fertig«, hatte damals Gustav als weltweiser Mann prophezeit. Und er hatte recht behalten. Kam es daher, dass ein Teil der Frauen seidene Blusen trugen, während ein anderer Teil nur in halbseidenen strahlte? Oder kam es daher, dass Gustav abends ein Couplet vortrug, dessen letzte Strophe man kaum nach mehrjähriger Ehe seiner Frau ganz heimlich ins Ohr flüstern konnte? Kurz, die meisten Kegelbrüder fanden plötzlich, dass die andern kein Verkehr für sie seien. Nur die 3 verschiedenartigsten Elemente des Clubs bewahrten ihre gegenseitige Anziehungskraft und fanden sich zu einem Stammtisch zusammen. Gustav, der Gärtner, war Sozialdemokrat. Das heißt, eigentlich war er kein Sozialdemokrat, aber weil die beiden andern so gern auf die Roten schimpften, hielt er es für seine Oppositionspflicht, als Sozialdemokrat zu fungieren. Schorsch, der Kolporteur, war Zentrumsmann. Das heißt, ganz im Vertrauen gesagt, er war kein Zentrumsmann. Aber weil die beiden andern so sehr auf die Schwarzen schimpften, vertrat er den Zentrumsstandpunkt. Und mit derselben Überzeugungstreue und aus demselben Motive war Fritz, der Zigarrenhändler, stramm liberal. Jeden Abend begann der politische Kampf von Neuem. Und wenn es für jede persönliche Beleidigung einen Ordnungsruf gegeben hätte, so wäre stets 5 Minuten nach Eröffnung der Diskussion die Rednerliste infolge Wortentziehung erschöpft gewesen. Am 1. August erschien Fritz mit besonders feierlichem Gesicht im kleinen Paradies. Im Knopfloch steckte ein schwarz-weiß-rotes Bändchen. Beinahe hochdeutsch klang es, als er bestellte »Eu Glas Äppelwei«. »No«, fragte Schorsch, »was is? Bist du Hoflieferant worden?« Hoheitsvoll erklärte Fritz, »verdient hätt ich's schon lang, aber was anerst ist passiert. Der Kaiser hatte Rett gehalte.« »Des hat er schon öfter geha«, sagte Gustav, der Sozi. »Aber was vor a Rett? Mei Liver«, erwiderte Fritz, »kann so ein Stuss wie ihr all dieweil verzappt. Er Rett, die sich gewäsche hätt. Wisst ihr, was er gesagt hat?« Und Fritz erhob sich respektvoll vom Stuhl. »Es gäbt ka Badeie mehr«, hat er gesagt, »es gäbt nur noch Deutsche.« Stille entstand am Stammtisch. Das Wort ging ihnen allen zu Herzen. Der Fritz sah sich triumphierend um, als stamme der Ausspruch nicht aus des Kaisers Mund, sondern von ihm selbst. Zuerst ergriff der Sozi wieder das Wort. »Iwerhaupt sagt der Kaiser net es gebt, sondern et jibt«, verkündete er. »Uf de Dialekt kimmt's net a«, dozierte Schosch, der Schwarze. »Was kann der Kaiser davor, dass er kein geborene Frankfurter is? Aber deswegen hat er doch den Nagel uf de Kopf getroffen. Es gebt ka Parteien mehr. No, Fritz, Gustav, umarme mer uns.« Sie erhoben sich, umarmten sich, küssten sich. »Es is halt doch der Friedenskaiser«, sagte Gustav, »sogar uns versehnter.« Alle drei waren ergriffen. »Es gibt nur noch Deutsche«, dachte jeder, und ihm wurde seltsam warm dabei. »Lasse mer de Wilhelm lewe«, schlug der Schorsch vor und erhob sein Äpfelweinglas. »Lasse mein lewe, er hat's verdient«, schloss sich der Fritz an, und mit einem Blick auf den Gustav fügte er hinzu, »Däfse schon ach mit Arschdose, wann's da ach so'n scheppe Sozi bist.« »Was bin ich?« fuhr der Gustav auf. »E scheppe Sozi bin ich, du liberale Dreckspatz!« »Ruhe, meine Herren«, besänftigte der Schorsch, beinahe wieder hochdeutsch, »und denke se dra, es gibt ka Parteien mehr.« »Na ja«, brummte der Sozi einlenkend, »aber beleidige lass ich mich net. Net vor alles um de Welt, am wenigste von so'm liberale Hans Wascht.« Der Friede war wieder hergestellt. Das Gespräch beschäftigte sich mit den Kriegsaussichten. »Ich wär mich ach als Freiwillige melde«, sagte der Sozi. »Ich wär dene Franzosebrüder emal zeige, was Altfrankfurter Schmiss sinn.« »Du«, meinte der Fritz verächtlich, »du mit deinem Allerweltsbauch, du bräuchts ja ein ganze Schitzegrave vor dich allans.« »Euch liberale Hungerleider freilich kann er in de Westetasch mitnehmen«, gab ihm der Gustav zurück. »Geht des vielleicht uf mei Schweinsfies?« schrie der Fritz erregt und hieb mit der Faust auf den Tisch. »Du rote Giftgickel, jetzt ist Schluss mit den Revoluzzer, sprich jetzt!« »Aber Ruhe, meine Herren«, legte sich der Schorsch wieder ins Mittel. »Iwerlege mer uns lieber, wie mer dene Saurusses Fell verkloppe.« Und er begann, seinen Kriegsplan zu entwickeln. Direkt auf Moskau müsse man losmarschieren. Gleichzeitig müsse ein Armeekorps von Petersburg aus und ein anderes von der Krim den Russen in den Rücken fallen und... »Umgehe«, lachte der Fritz, »da guck mesch wieder, immer hinne rum. So sind se die schwarze Harmtrickse, grad so mache se's ach im Reichstag.« »Was mache me? Wie mache mesch?« brüllte plötzlich der Schorsch. »Noch ewert und ich harte ans auf dein freisinnige Zelleriekopp. Ich geb dir ein rechtsliberal Ohrfeisch auf die rechte Back und ein linksliberal auf die linke Back, dass de... »Willst du gleich Friede halte, Schwarzkarnickel«, mischte sich der Gustav ein, »und du, liberaler Dickkopf, zahlst n Schoppe Buße.« »Zahle ich? Dein vaterlandslose Bauch soll ich meste?« schrie der Fritz und wurde ganz rot vor Wut. »Mensch, wann ich die ortskranke Kass net schone wollt, ich stät...« »Aber meine Herren!« »Halt's Maul, Jesuit! Immer wolle se vermittelte die Schwarze, des is ihr Hauptgeschäft. Aber mer kennt euch. Ich rat der Fritz, zieh dich hinne dein Schweinsfies zurück, oder...« »Was is oder?« Der Schorsch bebte am ganzen Leib. »Du liberaler Schlechtschwätzer, du bassermannsche Gestalt!« »Geschäftskatholik!« Das war zu viel. Der Schorsch erhob den einen, erst halb abgenagten Schweinsfuß zum Wurf. Und auf Fritzchens neuem Kragen platzte das erste Schrapnell. Im selben Augenblick hatte der Sozi seinen Handkäs flach auf die Hand gelegt und schlug damit auf Gustavs Nase, auf der Handkäs hängen blieb, so dass es aussah, als trüge die Nase einen Miniaturmühlstein. Aber auch der Gustav war nicht faul gewesen. »Da haste mei Friedensvermittlung«, brüllte er, und auf Schorschs Kopf hauchte ein Teller sein porzellanenes Dasein aus. Und nun spielte sich jene Szene ab, von der Wirt zum kleinen Paradies später behauptete, es hat die strategische Leitung gefehlt. Die drei Freunde bildeten einen unentwirrbaren Knäuel, aus dem von Zeit zu Zeit Schreie sich loslösten wie »Spierst es? Autsch, Gemeifi!« Als der Gustav eine halbe Stunde später zu Hause anlangte, bekam seine Frau einen Heidenschreck. »Um Gottes Wille, Gustav, wie guckst du aus?« Aber der Gustav beruhigte sie mit einer heroischen Feldherrngeste, und schmerzlich lächelnd sprach er, »Fra, es gäbt ka Badaie mehr, mer have uns versehnt.« Ende von »Die Versöhnung« von Karl Ettlinger, gelesen von Hokuspokus.